Guten Abend. Einen wunderschönen Abend. Ja, das war schon die Einleitung, oder was? Da erwarten wir von Gästen eigentlich mehr Small Price. Ja, da hätte sowas kommen müssen wie Everything is bollocks, everything is nonsense and we have to point it all out. Oder betreutes Denken. Oder wir müssen Europa erobern, eingliedern und anschließen. Oder was Originelles wie Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, also jetzt können wir eigentlich schon aufhören mit dem Stream. Besser ist hier. Ja, ist fertig, ne? Bye. Willkommen im neuen Jahr, sage ich mal, an alle Zuschauer. Ja, hoffe, ihr seid gut reingekommen. Hoffen wir mal alle zusammen, dass 18 besser wird als 17. Ne? Vielleicht werden ja ein paar Gesetze abgeschafft, die 2017 eingeführt worden sind. Wenn es alles gut läuft. Ja, oder Nationalbolschewismus. Das klingt interessant. Ich finde es total lustig. Also der André Pockenburg, der spricht ja hier und da auch mal auf einem Russland-Kongress, wo ja auch verschiedene Vereine am Start sind, die irgendwie mit dem Alexander Dugin was zu tun haben und mit seiner eurasischen Philosophie, der unter anderem Sachen gesagt hat, wie wir müssen Europa erobern, eingliedern und anschließen. Und ein Zweckmittel dabei ist Nationalbolschewismus, was als Ideologie verkauft wird, was sozusagen das Beste vom Kommunismus und Faschismus zusammenbringt. Und du hast zum Teil auch Leute, die im ukrainischen Konflikt kämpfen, die so eine Art Denkschule für gut halten und sich deswegen entscheiden, dann tatsächlich eine Waffe zu ergreifen. Ich finde es total lustig, dass der Pockenburg hier nationalbolschewistisch klingt interessant sagt, wenn er sich tatsächlich mit Leuten die Bühne geteilt haben, die Nationalbolschewismus aktiv verfolgen. Ich finde es total lustig. Aber ja, ich so patriotisch gesehen ist es natürlich total gut, wenn man nicht mehr den Amerikanern den Arsch küssen will, sondern den Russen, weil das macht alles anders. So. Wenn es jetzt ein anderer ist, wo man rumküsst. So. Aber Onkel Abel, die Russen sind doch gar nicht mehr bolschewistisch. Ja. Disclaimer, bitte küssen Sie den Russen nicht den Arsch. Danke sehr. Ich finde es nur lustig. Also mich hat es auf jeden Fall getriggert. Also mich triggert Nationalbolschewismus. Niet heißt Niet, weißt du Bescheid. Nationalbolschewismus. Ich habe das einfach mal aus Spaß gemacht, hier bei mir an der Uni, so in der Kneipe, einfach in der Runde von Leuten gesagt, hier, jetzt haben wir eine nationalbolschewistische Partei, hab alle Leute eingeladen, sind da ganz viele Leute jetzt drin, so, und ja, im Endeffekt ist das einfach nur aus Spaß. Aber wenn der das irgendwie ernst meint, dann ist das seltsam schon. Ach, ich glaube jetzt auch nicht hundertprozentig, dass das ernst meint, aber wenn du einen Shitpost machst und halt dir die Bühne mit Leuten teilst, die das halt wirklich als wahr ansehen, dann ist es halt irgendwie weniger Shitposting. Aber weißt du, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber so ein bisschen so, ja, wir sind Patrioten, ja, bestimmt, so go for it, Poggenburgi. Mann. Ich meine, das ist ja ein offensichtlicher Shitpost gewesen. Ist der so normie, dass er das nicht mitbekommt und das wirklich ernst nimmt? Ich meine, es war ein Autistenpepe als Bild. Außerdem mit glaube ich, sogar einem in Deutschland verbotenen Symbol. Ich weiß ja gar nicht, naja. Ich weiß es auch nicht, ob ich da so viel reinlesen sollte vom Poggenburg selber. Weißt du, aber na, was auch immer. Ja, ist das NetzDG eine DDR-Methode? Das sagt ein ehemaliger Stasi-Agent. Ich habe den Artikel gelesen und ich bin einfach nicht so drauf fit gekommen. So, der Artikel ist total merkwürdig. Also ich weiß nicht, Kritiker werfen Heiko Maas wegen des NetzDG Stasi-Methoden vor. Die HuffPost hat das zum Anlass genommen, mit einem ehemaligen Stasi-Agenten über das Gesetz zu sprechen. Und ja, Deutschland diskutiert wieder über Zensur, da werden düstere Erinnerungen wach, immer wieder fällt die Debatte das Wort Stasi-Methoden, zuletzt warf AfD-Chef Alexander Gauland der Bundesregierung eine Praxis wie in der DDR vor. Ja, die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit, spionierte den DDR vermeintlichen Regimegegnern aus und schüchterte Millionen Menschen ein und verübte Mordanschläge an Dissidenten. Was läge in der Debatte näher, als einen ehemaligen Stasi-Agenten zu fragen, was er vom NetzDG und den provokanten Vergleich hält? Und ja, Schmidt war 1986 bis 1990 Leiter der Auswertung und Kontrollgruppe AKG in der Hauptabteilung XX des Ministeriums für Staatssicherheit. Seine Einschätzung ist so interessant wie irritierend. Schmidt, so funktionierte das DDR-System. Schmidt findet, das NetzDG wird zu Recht als Zensurmaßnahme bezeichnet. Fast scheint es im Gespräch über die neue Gesetzespraxis, als wünsche sich das 87-Jährige die Zeiten der DDR-Diktatur zurück. Zwar seien Internet, Facebook oder Twitter noch kein Thema für das Ministerium für Staatssicherheit gewesen, aber faschistische und antisemitische Äußerungen in der Öffentlichkeit wurden in der DDR strafrechtlich verfolgt und mehrheitlich von der Volkspolizei in schweren Fällen durch das MFS. Ja, da sind dann die Parallelen fremdenfeindlich, antisemitisch, gewaltschürend und ja, das NetzDG der BDR hat ähnlich besorgniserregende Ausmaße wie die DDR-Praxis und ich weiß nicht, der Artikel ist einfach merkwürdig. Der Bias von Huffington Post trieft durch. Ich weiß nicht, was der ehemalige Stasi-Mensch so wirklich meint und Maas verteidigt das Gesetz, weil Zensur einfach nur die Fortsetzung des Dialogs mit anderen Mitteln ist und ja, der Artikel ist merkwürdig. So, ganz unten ist noch was Interessantes. Zum Teil habe sich die Stasi sogar positiv von westlichen Diensten unterschieden. Viele der Millionen Opfer der Stasi-Überwachung werden diese Einschätzung nicht teilen. Ich kann Ihnen versichern, dass MFS keine Methoden anwandte, die nicht auch durch Geheimdienste in westlichen Demokratien angewendet wurden und werden. Und was weiß ich, Leute. Aber die Stasi war doch eigentlich nicht so schlimm, ne? Ja, Stasi didn't do nothing wrong. Ja. Die haben ja auch ihre Haltung gehabt und ihre Zivilcourage. Ja, ich glaube, die haben niemandem geschadet, ne? Aber ich liebe doch alle Menschen. Genau. Ja, und heute haben wir ja auch, es gibt ja immer noch Persönlichkeiten aus der Stasi-Zeit, die durchaus öffentliche Ämter, also nicht öffentlich, aber öffentlich wirksame Ämter begleiten. Ja, also. Also man kann sagen, Deutschland hat bei der Entstasifizierung genauso gründlich gearbeitet wie bei der Entnazifizierung. Das stimmt allerdings. Ja, und jetzt geht es um den neuen Chef der ARD, der nämlich früher Regierungssprecher gewesen ist von Merkel, wie hier die Süddeutsche schreibt, Merkels lächelnder Mund. Also, da war er als Regierungssprecher und dann wurde er Chef des Bayerischen Rundfunks. Und mittlerweile schon in der zweiten Amtszeit. Und jetzt halt eben seit diesem Jahr ist der gute Mann der Chef der ARD. Ich finde es gut, wenn sowas passiert, weil das hilft mir, mehr Vertrauen in den Staatsfunk zu haben. Nee, halt Staatsfunk darf man nicht sagen. Man muss öffentlich-rechtlich sagen. Regierungssender geht, glaube ich. Ja. Und ich habe diese Woche gelernt, man darf nicht Zwangsgebühr sagen, man muss Zwangsbeitrag sagen. Das macht alles besser. Ist man dann weniger Nazi, wenn man Zwangsbeitrag sagt? Ja, genau, weil das ist keine Gebühr. Das kommt ja eh nur von Rechten, sowas. Also, ja. Ich frage mich, ob die Medien wirklich oder die Öffentlich-Rechtlichen, die ARD, so dumm ist, dass sie nicht versteht, was sie da macht. Also das, wenn ein Haufen Leute sagen, ihr seid zu regierungsnah, dann ist eigentlich nicht der nächste logische Schritt zu sagen, vielleicht sollten wir den ehemaligen Regierungssprecher auf unseren Chefsessel setzen. Das ist irgendwie so, als wolle man den Leuten irgendwie erklären, dass sie nichts zu sagen haben in der Demokratie. Sondern, ja, dass sie gefälligst fressen sollen, was ihnen hingestellt wird. Und ich muss sagen, irgendwie so Pressesprecher sind für mich einfach auch Menschen, die ich merkwürdig finde. Also gegenüber manchen Berufen hat man ja sozusagen ein bisschen ein Geschmäckle. Und irgendwie finde ich Pressesprecher viel schlimmer wie Anwälte. Ja, also, es ist halt professioneller Lügner. Ja. Also Schönredner. Weißt du, die dann mit so tollen Formulierungen ankommen, wie auf deutschem Boden gilt deutsches Gesetz. Außer natürlich, du tust Funkwellen in der Luft abfangen und damit Leute abhören, dann bricht das kein Gesetz, weil auf Boden und Gesetz und was so. Ja, oder halt eben auf dem Dagger-Komplex, der ja zu Amerika gehört. Ja, solche Sprüche finde ich auch gut. Gutes Gelingen auf dem Weg zu einem crossmedialen und integrierten föderalen Medienverbund. Was auch immer. So, crossmedial, das ist über Rundfunk. War eigentlich Rundfunk. Aber jetzt müssen wir halt das Internet zum Rundfunk erklären, damit sie dann da auch rumfunken können. Oder was? Und die wundern sich aktiv, dass Menschen Vorbehalte haben, was ihre Führung angeht und ihr gesamtgesellschaftliches Auftreten. Also können wir dann so Shows erwarten, wo Ex-Muslime darüber reden, warum sie nicht mehr Moslems sind und was so Probleme am Islam sind, oder wie? Das ist ja dann hier integriert und so fördert Leute und so, oder verstehe ich das falsch? Auch immer die integriert verstehen in diesem Fall. Das heißt wahrscheinlich nur, dass sie das alles irgendwie auf gleiche Computerprogramme schalten wollen in den verschiedenen Ländern. Was anders heißt das bestimmt nicht. Irgendwas okay. Technisches. Okay. Ja, und dieses Jahr habe ich mir nochmal angeguckt. Die Herrschaften hatten wir ja auch schon ein paar Mal bei uns im Programm von PULS, meines Erachtens nach der Vorläufer von Funk. Quasi, also so ein internetgebundenes Angebot für junge Leute vom Bayerischen Rundfunk. Und das ist auch in der Zeit von dem Herrn beim Bayerischen Rundfunk gestartet. Ja, und das ist hier die About-Seite und da gibt es eine so schöne Formulierung wie hier: Funk setzt auf Träumer, Rampensäulen, Nerds und Draufgänger. Und dann natürlich, weil es der Bayerische Rundfunk ist, ob aus dem Oberallgäu oder Niederbayern. Ja, die Draufgänger aus dem Oberallgäu. Die Nerds aus Niederbayern, das sind die von PULS. Also ich kenne nur Draufgänger aus dem Oberallgäu. Also. Man kann ja dann noch ergänzen, dass der BR sich auch einen eigenen Netzkongress namens Zündfunk leistet, wo ja, dann genau. die Sachen von der letzten Republika nochmal wiedergekäut werden in München. Ja, und auch viele von den Leuten, die hier Moderatoren sind, haben wir schon auf der Republika gesehen. War das hier nicht auch irgendwo verknüpft? Gut, vielleicht meinen sie auch das mit der crossmedialen Besetzung. Vielleicht. Ja, das sind hier die crazy Typen. Das scroll nicht so schnell. Ja, crazy aus. Die AK aus dem Mittelallgäu. F to the EB. Münchener Kindle. Ja. Also, das ist nicht erst seit Funk und so, will ich damit nur sagen. Kukutiki Deza Musebeni. Haben sie aber dann hier mit den beiden unten rechts, haben sie die Token gerade noch reingekriegt. Zwischen Gemütlichkeit, Kampfsport und Beats. Yes, sir. Warum sind denn die zwei People of Color ganz unten? Das ist doch schon wieder typisch. Das ist wahrscheinlich schon die konservative Revolution von Dobrindt. Ja. Ja, dann gibt es dann Deutschrap halt. Deutschrap ist ein schwieriger Männerverein. Ach. Genau, das sind so die Programme, die bei PULS laufen. Ist halt öffentlich-rechtliches Bildungsauftrag. Ne? Das muss immer knallhart hier gesellschaftlich relevant sein. Es darf kein Quatsch sein, so immer nur gesellschaftlich relevant. Deutschrap ist ein schmieriger Männerverein. Ich würde sogar noch behaupten, dass die Hypermaskulinität innerhalb des Genres von Rap den Leuten eher noch einen Grund gibt, zum Beispiel nicht zum IS zu gehen, wo du ja absolute Hypermaskulinity hast. Also das ist vielleicht eine zu abstrakte Verbindung, aber Rap ist ja so, ich bin der Macker, ich bin reich, ich habe Frauen, ich habe alles, tralala. So eine Hypermaskulinität, so eine grotesk verzerrte. Und der IS hat es ja geschafft, einen Haufen Leute aus Europa zu rekrutieren, mit Propagandapamphleten, die sich gelesen haben wie Abenteuerromane. So, weißt du, wie Cowboy und Indianer und so. Und ja, ich würde halt behaupten, dass sozusagen die Zerstörung der Maskulinität vom Feminismus direkt damit zusammenhängt, dass sowas wie Deutschrap oder allgemein Rap groß wird und dass es auch einfacher fällt, IS oder sei es andere Organisationen, die ähnlich sind wie der IS mit einem anderen Geschmäckle, dass die halt auch einfacher Leute rekrutieren können. Ja, ich glaube, so einmal groß muss man das gar nicht sehen. Ich erinnere da noch daran an dieses Ding, wo die Chefredakteurin von Vice und hier Leser Uschi irgendwie darüber philosophiert haben, ob dieser eine Rapper irgendwie trinkt oder nicht oder so. Kollege. Genau. Was? Wo sie da über den drüber gesabbert haben. Ich finde das auch so lustig, dass dann gerade wieder diese Laser-Oschi und Weiß-Klientel dann auf so hypermaskulinen Scheiß steht. Ja. Also, was eigentlich überhaupt nicht ihr Ding sein dürfte. Also, was ich wissen will, ist, wie Rap und Feminismus zusammenpassen. Gar nicht. Also, überhaupt Ebel, nicht. Aber die kulturmarxistische Einheitsfront Deutschland bemüht sich mit Steuergeldern, das herauszufinden. Aber Ebel, Frauen können alles, okay? Deswegen muss man darauf fokussieren, dass sie Frauen sind, nicht das, was sie können. Ja, also ja, ich Bescheid. Ja, und diese komische Suki, diese feministische Rapperin, die ist ja auch auf sämtlichen Kongressen von der Bundeszentrale für politische Bildung und von den Grünen und überhaupt und hier und da. Das ist toll. Ja, das habe ich ja, sowas gibt es da auch. Mehr Frauen im Musikbusiness. Und deswegen gibt es die Podiumsdiskussion für mehr Pussy im Pop. Was ist denn mit denen, die keine Pussy haben, aber trotzdem eine Frau ist? Gott, diese Progressiven können nicht mal ihre eigenen Regeln einhalten. Und was ist mit den Leuten, die überhaupt nicht hören können? Was ist mit denen? Jetzt komplett anhören. Was ist, wenn das nicht geht? Die mag Musik nur auch, wenn sie laut ist. Mach mal Musik für taube Leute, los jetzt, mach. Ja, ich möchte hier noch mal kurz daran erinnern, das ist hier der Twitter-Feed von Vanessa Schneider. Schneider. Und die ist uns schon mal aufgefallen, weil das diejenige war, die zum South by Southwest Festival gefahren ist, unter Randy Harper und diese Dingenskirchen, wie heißt du nochmal, die meint, dass ihre Mutter gespottet wurde. Ah, ja. Carolyn Sanders. Ja, genau, die blasseste Person aller Zeiten. Das heißt also, dass... Auch hier unten der Satz von ihr schon wieder. Meine Review nach drei Folgen Dark, der Horror lauert hinter deutschen Klinkerfassaden. Ist für alle klar. Nicht hinter rumänischen und nicht hinter dänischen. Ich finde es aber auch immer ganz lustig, wenn mir Leute erzählen, ja guck mal, Abel, die SJWs, es ist in Deutschland gar nicht so schlimm wie in den USA, dort sind sie total verrückt und hier ist es alles halb so wild. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ich weiß nicht, die werden mit meinen Steuergeldern finanziert. Blöd. Aber so. Da ist ja ganz wenig, was finanziert wird, Abel, komm, also ja, hier, lass doch mal den Leuten ihren Spaß. Ja, aber ich weiß nicht, so, ich finde das ungut, so. Weißt du? Ich spüre Hass in deiner Seele, Abel. Das ist nicht gesund. Ja, hier, du, was du bräuchtest, ja, ist die Abschaffung der Geschlechter. Los, komm. Ja, gib's mir einer. Ja, die Geschlechterverhältnisse sind erschüttert. Der Dualismus wankt. Das ist eine Chance, die üblichen Zuschreibungen durcheinander zu bringen. Und am Ende ist die ganze Männlichkeit nur ein ironischer Spleen. Zusammen mit dem Rad, dem Flaschenzug, der Tetanus-Impfung und dem Computer. Also ich kann das in einem Satz zusammenfassen. Männer sollten bitte Frauen werden. Frauen sind toll. Das ist eigentlich das Ding. Aber es sind da auf jeden Fall noch ein paar richtig bescheuerte Formulierungen irgendwie mit bei. Ich hatte mir hier so ein paar aufgeschrieben. Moment mal. Und da kommt sogar MeToo vor. Also ja, natürlich. Die feministische Machtergreifung. Also ich finde es faszinierend, dass die FAZ echt da hart ihren Weg geht. Auf der einen Seite Don Alfonso, auf der anderen Seite Leute wie er hier. Ja. Es ist beeindruckend, dass sie das durchhalten. Da stehen dann schöne Sachen drin wie, und vielleicht führt die Debatte am Ende sogar dazu, dass sich Männer nicht nur aus falscher Vorsicht fragwürdige Bemerkungen verkneifen, sondern dank eines echten Bewusstseins für die alltäglichen Demütigungen von Frauen. Cool, okay. Warum lässt man nicht parallel so ein Programm laufen, wo das genau dasselbe ist, aber so über die täglichen Demütigungen von Männern so? So auf der einen Seite, ist es falsche Vorsicht, ne? Aber auf der anderen Seite ist es ein Bewusstsein für die Demütigungen von Frauen. Aber andererseits kann man ja nicht verstehen, was eine Frau so durchmacht, also muss man still, leise da nebenstehen und zuhören und nichts sagen. Und dann stehen da so Sachen drin wie, und das, wer gegen die männliche Herrschaft kämpfen will, nicht nur gegen die Herrschaft der Männer kämpfen darf. Ich finde es doch viel, es ist doch viel vernünftiger, wenn ich gegenüber Frauen und Männern die gleiche Art an den Tag legen kann. Warum sollte ich bei Frauen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Demütigungen sie durchleben und das bei Männern nicht tun? Was ist das für ein Quatsch? Da werden hier Sachen zitiert wie symbolische Gewalt. Eine sanfte, für ihre Opfer unmerkliche, unsichtbare Gewalt. Ja, unmerkliche Gewalt. Schon mal nachgedacht, Herr Staun. Ich meine, also unmerkliche Gewalt. Ist es Gewalt, wenn keiner was merkt? Ja. Ja. Das ist halt auch wieder dieses, eine Mikroaggression bedarf einer Mikroreaktion. Weißt du? So, meine ich. Du schickst einfach negative Gedanken raus und das trifft dann jeden und Leute sterben. Hier, Gamergate wurde ja auch überlebt von Leuten. Also es ist schon ein Ding, ja. Ja, da stehen so Sachen wie, dass es um mehr als um die Verfehlung von ein paar widerlichen Kerlen geht, um eine strukturelle Schieflage, nämlich die Rolle von Täter und Opfer schon lange vor jeder Grenzüberschreitung disponiert. Darauf haben in der Debatte zwar auch ein paar kluge Feministinnen hingewiesen und so weiter und so fort. Also Täter und Opfer schon lange disponiert, ja. Und ja, Frauen Opfer, Männer Täter. Und? Willst du da jetzt was dran ändern? Nein. Siehst das alles genauso? Kluge Feministen. Das ist doch ein Oxymoron. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen gehabt, der wirklich behauptet hat, dass es schade ist, dass Nein heißt Nein nicht durchgekommen ist. So. Finde ich klasse. Wieso, es ist doch durchgekommen. Ja, aber so voll schade, dass es nicht in dem Ausmaß war, wie es eigentlich geplant war. Oder sowas. Also, dass dann nicht 50.000 Leute am nächsten Tag in den Knast gewandert sind. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ja. Geschichte, Erziehung, Kultur und Sozialisation sind Kräfte, die uns am Ende noch viel unausweichlicher prägen als die Biologie. Nein. Nein. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt viele Bücher über Geburtshilfe durchlese, glaube ich, dass ich immer noch Probleme hätte, ein Kind zu gebären. Und auch wenn ich viel über Diäten lese, werde ich immer noch verhungern, wenn ich nichts esse. Das nennt man Biologie, Harald. Nee, der Harald weiß das besser. Der sagt, heute sind solche Ideen, wie sie etwa, und dann irgendein Name, den ich nicht aussprechen kann, schon 1970 vertrat unter dem Namen Xenofeminismus, schon deshalb wieder zeitgemäß, weil die Frage der Geschlechterzugehörigkeit angesichts moderner Möglichkeiten medizinischer Modifikation und künstlicher Fortpflanzung prinzipiell eine Frage der persönlichen Wahl ist. Wisst ihr Bescheid? Ja, also wenn du gut gefüttert bist, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, ein festes Einkommen, dir sonst nichts irgendwie drückt, ja, dann überlegst du dir sowas, einfach um dich irgendwie mit was zu beschäftigen. Also, ja. Das stimmt aber nicht, weil viele von den Leuten leben ja in prekären Verhältnissen, weil sie halt nicht nur diese Transgeschichte haben, so, also haben in ihrem Leben haben, nicht jetzt, dass mir jemand sagt, ich sehe das wie eine Krankheit, aber sondern auch halt Dinge wie Depressionen, auch durch dieses nicht anerkannt werden etc. pp., was natürlich den Lebensstandard nicht unbedingt hebt. Also ich glaube nicht, dass das so ein Ding von satten Leuten ist. Naja. Ja, irgendwie erklärt das jedenfalls, dass Männer halt keine Probleme haben und auch keine Probleme kriegen, wenn man jetzt diese Machtverhältnisse irgendwie ändert. Okay. Also, Also ich denke eher, dass MeToo dazu führen wird, dass ein Haufen Frauen am Arbeitsplatz ausgeschlossen werden, weil man sich das einfach nicht antun möchte, wenn man versucht, Arbeit nachzugehen, mit so dummem Geschwätz sich zu beschäftigen, mit Anschuldigungen für, der hat mich blöd angeguckt. Und das allgemein so ist, dass halt ein männliches Team besser arbeitet, effektiver. Also, und dass einfach ein Haufen Frauen aus Firmen rausgedrängt werden, weil man einfach keine Lust mehr hat auf diesen feministischen Gender-Quatsch. Mhm. Weil das ist irgendwann auch einfach mal gut. Also, und das Einzige, was ich hoffe, was von MeToo kommen wird, ist ein richtig harter Backlash, dass man auch endlich mal anfängt, die ganzen NGOs zu definanzieren und dass sich irgendwann mal auch mal die Frauen aufraffen und sagen, nein, diese komischen Freaks da sprechen nicht in unserem Namen. Weil es tut mir leid, da gibt es eine Lobbygruppe, Big Vagina, die regelmäßig für euch spricht. Wir haben unter MeToo einen Haufen Anschuldigungen. Niemand ist irgendwo vor Gericht. Alle sollen bestürzt sein, alle sollen dahergucken und sagen, oh mein Gott, was ist da passiert? In Sachen Gericht passiert nichts und ihr ruiniert die Gesellschaft. Und die Frauen, die daneben stehen und nichts sagen, ruinieren die Gesellschaft auch dadurch, dass sie dem einfach zugucken und sagen, was soll's, ist mir doch egal. Und es wird Zeit, dass es da einen Backlash gibt, der richtig stark ist, wo man dann auch sagt, nee, sorry, brauchen wir nicht, geht weg. Ich wäre auch dafür, dass jegliche Arbeitgeber, Menschen, die irgendwas mit Gender Studies studiert haben, dass die einfach nicht eingestellt werden und dass es zu den Leuten auch kommuniziert wird, nein, wir brauchen euch nicht, ihr seid Ideologen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, Punkt. Also, du kannst einfach, wenn du beim Interview bist und dann irgendwie jemanden einstellen willst für einen Job, einfach fragen, glauben Sie hier, keine Ahnung, einfach um zu testen, wie realitätsnah oder fern die Person ist. Dann Sachen wie, glauben Sie, Feminismus im Westen braucht man nicht mehr so, hat schon alle Ziele erreicht. Und wenn die Person dann sagt, ja, aber es gibt noch viel zu tun, dann weißt du schon, dass die Person halt schwierig sein wird, so in den meisten Fällen mit irgendwie sich arbeiten zu lassen und irgendwie nicht kritikfähig sein wird, weil sie immer diesen Tick hat, dann darauf zu springen, zu sagen, du kannst mir gar nichts sagen, ja, du hast institutionelle Macht, du cis-hetero-weißer Mann und ich nicht, also komme ich mit allem durch, Edge-Badge. Da erspart man sich halt echt einfach Probleme, wenn man so Leute einfach schon gleich, weißt du. Aber wir brauchen die Genderwissenschaft doch in allen Disziplinen, damit wir angemessenes Wissen für das 21. Jahrhundert schaffen können, habe ich ja gehört. Und das sagen die Leute, die sich selbst ihre Arbeitsplätze schaffen, okay, die machen ihre Arbeitsplätze selbst und sagen, dass sie wichtig seien und sagen, hier, ich bin wichtig, stell mich ein. Ja, also ich befürchte aber, an der Nummer wird sich nichts ändern, ehe es Frauen nicht richtig schadet. Also, solange wie denen das halt egal sein kann, wird das, glaube ich, aber das Ding ist halt nur, dann ist es halt zu spät. Die Weltraumaffen rufen euch zum Sexstreik auf, Männer da draußen. Genau. Ja, genau. Hört auf, mit euren Frauen zu schlafen, bis sie den Feministinnen sagen, sie sollen die Fresse halten. Das wird doch alles nichts funktionieren, Mann. Da muss halt irgendwie wieder ein ganz großes Kataklysmus. Die Frauen haben das schon bei den Griechen gemacht, siehe Lysistrata. Also werden wir das wohl auch hinkriegen, oder? Bei den Griechen gab es auch einen Gesetzcode, in dem es darum ging, dass wenn eine Frau nicht geschwängert worden ist von ihrem Mann, dass sie ihn vor Gericht bringen konnte und dass, wenn er sie über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage ist, ihr Kind zu machen, dass er vor Gericht beweisen muss, dass er erektionsfähig ist. Also, finde ich gut. So. Impotent, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ja, hier Geschlechts Gender Scholars und so. Ja, es geht darum, dass das nicht in Ordnung ist, wenn eine Frau sagt, sie möchte den Haushalt schmeißen, dass das Haram ist, so, dass das nicht in Ordnung ist und dass man jetzt neue Modelle entwickeln muss, wie man das abschafft, weil das ist ja Gehirnwäsche vom Patriarchat. Und irgendwie ein bisschen traditioneller das Aufteilen, das ist absolut haram und ja. Also. Wenn ich unten schon Marxist-Feminist-Approach lese und dann geht es um Haushaltstätigkeiten. Ja, weißt du, aber das ist doch so toll, die trauen sich endlich, weißt du, so Marxismus groß zu schreiben und das groß zu verwenden, direkt im Kontext mit Feminismus. Und dann wundern die sich, warum Leute irgendwie keinen Bock auf Feminismus haben, so. Ja. Ja, der Typ meinte ja eben auch halt, alle Herrschaftsmuster muss man halt beseitigen und das ist ja im Prinzip auch Marxismus. Ja, aber dann ist halt, das ist halt die ganz interessante Frage. So, wir haben ja jetzt schon eigentlich Mainstream-Feminismus, okay, und Feminismus ist schon im Mainstream, das ist der Mainstream, okay. Dann müssten die sich selbst ja eigentlich auch mit hinterfragen und aufbrechen. Also wenn sie ihre Werte wirklich leben und nicht einfach aufhören, so. Den Artikel, also abgesehen vom Inhalt, ich habe meinem schnellen, flüchtigen Blick über den Artikel nicht feststellen können, auf welche Studie die sich berufen. Und ich will allgemein sagen, dass jegliche Publikation, die sagen, Studien haben irgendwas belegt und dann keinen Link haben, dass man diese Leute schämen sollte und dass man denen schreiben sollte, dass sie nichts dazu beitragen, irgendwie einen intellektuellen Diskurs zu fördern und dass sie sich aus der Publikation zurückziehen sollen. Entweder du bringst eine Quelle oder alles, was du schreibst, ist Bullshit. Ja. Ja, besonders bei so wichtigen Sachen, die kontrovers sein können für Leute, ist es halt schon nicht wichtig, das als Argument richtig zu machen. Ich meine, weißt du, die erwähnen ja den Namen und so, aber sorry, mach einen Link auf den Artikel, auf den wissenschaftlichen Artikel, mach einen Link auf die Studie und sag nicht einfach nur, irgendwer hat irgendwann eine Studie gemacht, die irgendwas belegt hat, weil nein, so funktioniert es nicht. Sagst du doch jetzt nur, weil die Autorin eine Frau ist. Ja, ganz besonders. Die muss es lernen. Nein. Da ist wirklich kein Link dabei, so zu der wissenschaftlichen Arbeit. Okay. Ja, es ist halt nervig, jedes Mal. Also. Naja gut, aber auf der anderen Seite hätte man sich das ja auch denken können, dass Kinder Phasen haben. Ja? Und in der einen Phase fühlen sie sich halt vielleicht mehr wie ein Mädchen, aber dann kommen Hormone, Wachstumsschübe, Schnickschnack, Gehirnchemie. Ja? Und dann ändert sich das wieder, so wie du am Anfang irgendwie unbedingt, keine Ahnung, Feuerwehrmann werden willst und später dann was anderes. Hey, Leute, es geht ja doch auch teilweise so darum im Feminismus, dass man Stereotype aufbricht, ne, und sie halt hinterfragt und so und verbessert, ne. So. Ja, nein, also ja, das erzählen sie dir, aber das ist ja nicht das, was die machen. Also. Ja, aber was ist mit Stereotypen, die sich auf Männer beziehen, so hier das Faschismus und Männlichkeit, so. Wo sind die Artikel zu Faschismus und Weiblichkeit? Wo ist denn das? Gab es das nie? Wird es nie geben? Kann nicht geben, weil Frauen sind so gut und so toll und sind unfähig, sexistisch und faschistisch zu sein und böse, weil sie Frauen sind? Ja, generell ist ja ein Opfer-Narrativ für Frauen ein grundsätzlicher Bestandteil von der Ideologie. Also wenn du Faschismus betreiben möchtest, musst du nur einfach vor den Leuten warnen, die von irgendwo anders kommen und sagen, guck mal, die legen Hand an deine Frauen. Und das ist ein Theme, was durch den Kommunismus genauso wie durch den Faschismus durchläuft. Also. Frauen haben sich halt in den Diktaturen eher damit beschäftigt, Schuhsammlungen anzulegen und so, wenn sie in gewisse Positionen der Macht gekommen waren. Siehe Imelda Marcos, Evita Perón oder Margot Honecker. Ja, aber hier geht es in einem Artikel von Caroline Wiedemann. Ich bin mir sicher, dass er diese, wie heißt sie, Angela Angela Nagel, die Kill All Normies geschrieben hat, dass er das einfach nur daraus kopiert hat. Und weil das, was in dem Artikel drin steht, ist 1:1 der Narrativ von Kill All Normies. Also diesem Buch, was irgendwie die Alt-Right und Gamergate, Antifeminismus, MGTOW, tralala, irgendwie alles über einen Kamm schert und sagt, dass das basically irgendwie, also grundsätzlich, dass es Leute sind wie Voldemort. Also da wird von den furchtbarsten Belästigungskampagnen ever geschrieben und es gibt es in allen Bewegungen, dass Leute belästigt werden und Leute belästigen und irgendwie, es ist jetzt hier auf die Idee gekommen, dass es die weiße Scharia gibt, was irgendwie ein Witz war innerhalb der Alt-Right auf andere Alt-Righter irgendwie und sie kommt halt an und sagt, hier, White Sharia. So. Die Leute verstehen es halt nicht mal mehr, worüber die Leute in der politischen Richtung reden. Und dann kommt halt so ein Artikel bei rum, wo man auch gleich mal Antifeminismus mit Alt-Right verknüpft, weil das muss ja Hand in Hand gehen. Also. Aber wird nicht gesagt, dass man differenzieren soll und nicht über eine ganze Gruppe pauschalisieren darf? Nee, Differenzierung ist verboten. Weißt du, ich vergesse das immer, weißt du, weil die sind so inkonsistent, ja, tut mir leid. Du musst die Privilegpunkte von dem Differenzierungsquotienten abziehen, Rubex. Dann kommst du aufs richtige Ergebnis. Aber guck mal, ich würde behaupten, dass Feministen mehr im Mainstream sind als Nazis, okay? So würde ich einfach mal behaupten. In dem Artikel wird auch noch auf andere Gruppen eingegangen. Es gibt, also natürlich ist die AfD immer im Zentrum der Kritik. Da wird vor allem noch darauf eingegangen, dass die Alice Weidel ja lesbisch ist und da wird halt auch immer wieder drauf rumgeritten, ja, man kann ja gar nicht lesbisch oder homosexuell sein und nicht dieses gesamte Spektrum unterstützen. Und was ich interessant fand, ist, dass auch Sigmar Gabriel noch genannt wurde, der wohl gesagt haben soll, man muss mit dem soll sich weniger auf den Genderwahn konzentrieren und sich mehr um die Arbeiter kümmern. Also da wird das Spektrum schon ein bisschen ausgeweitet, was akzeptabel sein soll und was nicht, laut der Autorin. Ja, wenn selbst SPD-Mitarbeiter mit ihren Sprüchen langsam in Gefahr kommen, Nazi zu werden, ist vielleicht irgendwann wirklich der Punkt erreicht, an dem die Gesellschaft kippt. Ja. Nur kurze Korrektur, Sigmar Gabriel hat gesagt Gleichstellung, nicht Genderwahn, da habe ich mich falsch erinnert. Hey, aber mal wirklich so Heiratsentführungen, ne, von Männern, ne? So, ja. Das hört man auch nicht irgendwie ständig. Ich habe da auch das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er war nach eigener Aussage auf dem Weg zur Hochzeit eines Freundes, als er entführt und gezwungen wurde, eine unbekannte Frau zu heiraten. Krass. Ich kenne das normalerweise so verdreht, dass das Kerle mit Frauen machen. Nee, aber in Indien ist es ja so, dass es ein Männlichkeitsparadies ist und alle werden ja dort vergewaltigt und absolut alles ist top für den Mann dort. Und der Artikel ist Beweis dafür, dass die Männer Übermachtsstellung in Indien generell haben. Naja, es gibt in Indien extrem viel Vergewaltigung und so, ist schon so, aber... Mein Ding ist damit nur, dass wenn du religiöse Vorschriften hast, die Sex sehr stark reglementieren, sei das in Saudi-Arabien oder sei das in Indien, dann kommt oftmals sehr merkwürdiges Zeug bei raus, was die Menschenrechte von allen Leuten stark verletzt. Hier in dem Fall ist es mehr ein monetärer Aspekt, dass aus halt einer unteren Kaste nach oben geheiratet werden soll mit einer Zwangsehe. Aber auch in Ländern wie Saudi-Arabien heißt es immer, ja, die armen Frauen sind der zweite Klasse Bürger. Ja, Männer sind dort auch zweite Klasse Bürger. Erste Klasse Bürger ist Allah. Das ist das, was die Leute manchmal vergessen. Also, und ja, wenn du Religion hast, die stark beeinflusst, was vorgeschrieben und in Ordnung ist, dann kommt so eine Kacke bei raus. Und wenn halt die Aufstiegsmöglichkeiten in einem Land stark durch Korruption verhindert werden, wie es in Indien der Fall ist, dann hast du halt auch solchen Quatsch. Naja, und auch durch ein beschissenes Kastensystem, das darf man auch nie vergessen, wenn man von Indien spricht. Genau. Aber wenigstens gibt es da keine 90% cis-hetero-weiße Männer. Ja, so das ist schon echt gut. Ja, aber die haben ja, Alexander der Große hat ja damals Indien erobert. Es gibt da ja auch Bergtäler, wo noch heute Kinder mit blauen Augen und blonden Haaren zur Welt kommen. Und ich denke, als er da war, hat er ihnen beigebracht, wie man vergewaltigt. Mhm. Machen Europäer ja so. Warte, blaue Augen, blonde Haare, Arier in Indien, was? Oh mein Gott. Und dann hat er denen wahrscheinlich noch den Schwulenhass gebracht, als Grieche, als antiker Grieche, der selber irgendwie einen Liebhaber hatte, hat er den da sicher eingeführt. Also ich denke nicht, dafür sind braune Menschen ja nicht bekannt, dass sie selber Vorurteile bilden. Außerdem bist du jetzt noch gar nicht auf den Kolonialismus der Briten eingegangen, weil davor war Indien eine Raumfahrer-Zivilisation mit den fortschrittlichsten Menschenrechten der Erde und nachdem die Briten gekommen sind, ging es grad bergab, weil weiße Männer. Gründe. Warte, war das gerade Sarkasmus? Nein. Ja, aber ey, der Typ tut mir leid. Emma. Okay. Die Schwestern, ja, sie kennen und sie schätzen sich. Sie sind beide fundamentalistisch verschleiert und bezeichnen sich als Feministinnen. Kybra Gümüşay und Linda Sasu. In der Antirassismus-Szene und bei den intersektionellen Feministinnen geben die Deutsch-Türkin und die Amerikanerin palästinensischer Herkunft den Ton an. Doch wofür stehen sie wirklich und wer steht hinter ihnen? Ja, das Ding ist halt, dass es halt Krypto-Salafisten sind, könnte man sagen. Wobei es es noch nicht mal mehr so gut verschleiern können. Ja, Krypto ist... verschleiern, no pun intended. oder Proto-Salafisten, weißt du? Also. Meta-Salafisten, Alter, Meta-Salafisten. Das ist ja jetzt auch wieder so ein Teil dieses Battles zwischen der alten Generation Feminismus, also der Emma und den Netzfeministinnen. Wir hatten ja auch schon mal diesen Hetzfeministinnen-Artikel, da ging es ja um die gleiche Mischpoke, nur halt ohne Kopftuch. Gümüşay und Co. sind ja auch mit Vizorek und Uschi und was weiß ich, wem vernetzt. Die Scharia ist vernünftig und wenn man sie im Detail liest, macht alles sehr viel Sinn, sagt zum Beispiel Linda Sassur. Das würde ich nicht mal mehr einen Kryptosalafisten nennen. Also, ja, das stimmt allerdings. Also am liebsten würde ich Ayan Hirsi Ali ihre Vagina wegnehmen. Sie verdient es nicht, eine Frau zu sein. Hey Leute, eigentlich ist Nationalsozialismus Liebe, okay? Man muss es nur richtig ausleben, kommt. Genau. Los, ab geht's. Weißt du, daran erinnert mich das halt, weil das mit der Scharia ist halt irgendwie... Ja, aber hat die Scharia die Autobahn gebaut? Nee, also. Ja, und Kinderehen haben auch niemanden geschadet. Ja, man hört nie was. Also außer vielleicht den Kindern, aber... Ich bitte, es hilft ihnen ja ganz früh schon zu erkennen, dass sie eine Bezugsperson haben, die in ihnen und um sie ist und da für sie. Guck mal, das ist doch auch so eine Tante, die ständig für Steuergeld spricht, die Gümüşay. Und dann sagt sie Sachen wie, Integration ist hochgradig diskriminierend. Ist es nicht, Punkt. Entweder du passt dich an unsere liberalen Werte an oder du kannst nach Hause gehen und dich verpissen. Punkt, braucht man nicht. Sorry. Sie zitiert zustimmend, die Salafisten hätten auch die Autobahn gebaut, viel Gutes gemacht. Ja, haben sie bestimmt, ja klar. So unter anderem, vielleicht war das, was sie gemacht haben, nicht alles so fürchterlich, aber das heißt nicht, dass sie viel Gutes gemacht haben. So, nenn mir doch mal was. Komm, warum kommen denn die Leute hierher aus Ländern, wo Salafisten sind? Warum kommen denn die Leute hierher? Wo es die nicht gibt. Warum flüchten denn Leute überhaupt so? Weißt du? Warum finanziert die EU ein muslimisches Netzwerk namens Zahnräder? Warum? Weil sie es können. Warum nicht? Hallo, die haben doch das Geld. Von uns. Du hast das Geld nicht? Nö, aber die haben es. Also passt doch. Alter, nein. Hashtag ausnahmslos. Nein, mal bitte nein. Nein. Ja, der war schon ganz oben. Also, weil sie da ja mit Erstunterzeichnerinnen waren, beide, also Frau Sassur und Frau Gümüşay. Tja, cool, Mann. Und bei MeToo. Alter, und was ist denn da bitte los? Unten, ganz unten, Format News, Themen Islam, Islamismus, islamischer Fundamentalismus. Was ist da noch weiter? Feminismus und Sexismus. Ach, schön. Weißt du, islamischer Fundamentalismus ist schon ein Begriff, der Leute nicht mehr abschreckt. Ist halt einfach, ja, wow. Also allein, wenn du schon irgendwas fundamentalistisch bist, ist es vielleicht eventuell zu weit. Zur Linda Sassur würde ich doch noch einen Kommentar loswerden. Und zwar ist es nicht nur so, dass sie halt, wie es schon erwähnt wurde, halt nicht so ganz ehrlich ist, was ihre Ansichten angeht. Sie hat unter anderem auch mal für einen mittleren Skandal gesorgt. Es gab ja einen Hurricane Harvey in Amerika. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann der war. Aber da hat sie quasi für eine Charity getrommelt und Spendengelder eingesammelt, hat halt ihre Medienplattform dafür benutzt. Und hinterher ist rausgekommen, das Geld ging halt nicht wirklich so an Hurricane-Opfer, sondern es wurde halt in solche Projekte gesteckt, um... Shining a Spotlight on Inequalities, das war quasi so wo das Geld hingeflossen ist und es ist nicht so ganz klar, wo das Geld abgeblieben ist. Das wollte ich nur noch mal zu der Dame, Frau Sassur, sagen. Ja. Das gibt halt wirklich Vertrauen darin, dass sie mindestens irgendwie professionell ist in dem, was sie tut. Nee, schon gut. So Waschlappen, ey. Aber hier, Iran, ja. So, wie ich das mitbekommen habe, hat sich da irgendwie ein hochrangiger Politiker oder so ein politischer Machthaber da irgendwie in Deutschland operieren lassen. Und das ist irgendwie neulich passiert. Das ist nicht irgendwie vor Ewigkeiten her gewesen. Und das ist sehr seltsam. Während ihr eigenes Land gerade irgendwie am Arsch ist, kommen die her und lassen sich verarzten. War das so richtig? So? Ja, aber also in Deutschland sind doch schon seit Jahrzehnten. Ach, das hat doch schon Tradition, dass Leute aller möglichen Leute herkommen, um sich zu erholen, die wir ja eigentlich nicht haben wollen. Meistens wird das abgeschirmt so. Aber es gibt ja auch diese Geschichte in Bonn, Bad Godesberg, wo irgendwie eine große arabische Gemeinde hinfährt, nur um sich ärztlich versorgen zu lassen. Die kommen dann so ganze Familien und so zum Urlaub und sich ärztlich da mal bearbeiten lassen. Also, ja. Das gibt's öfter. Ja, aber guck mal, auf der anderen Seite willst du jemanden medizinische Hilfe halt verwehren. Nur weil er aus dem Iran kommt oder ein Richter ist oder so. Nö. Also der Umsatz, den die medizinischen Kliniken, die ja hauptsächlich auch privatisiert wurden in den letzten Jahren, damit machen, der ist sehr, sehr groß. Und ich würde sogar behaupten, dass so wie unser Gesundheitssystem zurzeit gestrickt ist, da sogar über diese Leute aus dem Ausland, die es sich leisten können, vielleicht sogar das Doppelte zu bezahlen, sogar so ein bisschen das System gestützt wird. Also schwieriges Thema. Ja, die Schiffer geht von Bord. Die Piratenpartei hat mal wieder einen verloren, nämlich den Patrick Schiffer, ehemaligen Vorsitzenden. Der geht jetzt zu den Grünen. Und das ist hier vom Neuen Deutschland so ein kleiner Artikel, wo unter anderem auch hier der Herr Schwert drin vorkommt. Das war einer von den Leuten, die im Landtag NRW saßen, einer von den rumpolternden Leuten, die im Landtag NRW saßen, die dann so Sachen sagen wie, dass man da das Internet alleine reicht nicht. Die Linken haben halt ein Wertegerüst und klare Vorstellungen von der Gesellschaft und dass diese sozial und antifaschistisch sein soll. Und das ist jetzt so jemand, der sich darüber beschwert, dass bei der Piratenpartei Probleme gehabt. Der Typ war halt Teil von den Problemen, würde ich sagen. Ja. Aber sie haben auch einen Vernünftigen gefragt, nämlich hier den Fotis Amanatidis, der ein oder andere vielleicht von Twitter. Der war mal Zweiter, glaube ich, auf der Liste von den Piraten bei der letzten Europawahl, als er da noch war. Und ist jetzt FDP-Politiker. Ja, und der redet hier halt so ein bisschen von direkter Demokratie, dass das nicht so ganz funktioniert hat bei der Piratenpartei und sich da ein bisschen viel von versprochen hat. Und die Debattenkultur halt nicht so gut war, weil viele Leute halt in Wut da irgendwie vorgegangen sind und man in Deutschland debattieren halt erst in der Uni lernt. Ja. Elitist. Also ich muss dazu sagen, die Arbeit der Piraten in Nordrhein-Westfalen im Landtag war gar nicht mal so schlecht. Die haben halt wie in Berlin so ein paar Impulse setzen können. Aber naja, jetzt sind sie halt weg. Ne? Schade drum. Der Herr ist übrigens der Cousin von Claudia Schiffer, also quasi ein Celebrity. Bei Proxy so. Okay. Ja, und hier begeben wir uns mal wieder in die Nähe von Gamergate. Catherine Cross ist ein Name, der bei vielen ungute Erinnerungen hervorruft. Mitarbeiterin von Anita Sarkeesian auch zeitweise. Oh. Und natürlich ist es wieder Zeit, die Fans von irgendwas abzustrafen. Halt hier ist es jetzt nicht mehr Ending Gamers, sondern man soll den Abusive Fans, also den missbrauchenden Fans soll man absprechen, dass sie das aus Leidenschaft für irgendwas tun. Okay, und cool. Sie eröffnen das Ganze dann hier mit diesem idiotischen Rick and Morty, was für eine Soße, Szechuan-Soße, Scheiß, wo die Leute in Amerika in die McDonald's gegangen sind und dann da Wutanfälle gekriegt haben und das Personal zusammengeschissen haben, weil sie ihre komische Soße nicht bekommen. Ja, das ist schon krass, ja. Und stell dir mal vor, du würdest irgendwie einen Krieg anzetteln wegen einem heiligen Buch, was dir sagt, dass dir die Welt gehört und es gibt nur einen Gott und so. Oder du hast so viel Zeit auf Tumblr verbracht und schreist irgendwelche Behörden an, dass du eine fünfte Toilette für dein Demi-Gender haben möchtest. Ja, oder halt, keine Ahnung, so. Es gibt ja ziemlich viele toxische Leute, so. Das ist ja dann, ja. Aber wie sie das hier macht, halt sie nimmt diese Soßengeschichte, damit eröffnet sie, dann geht's halt dann gleich über Gamergate und wie schlimm das alles war und dann am Ende kommt natürlich dieser Swatting-Kram, wie das Bild hier schon zeigt, der vor einer Woche oder wann passiert ist in Amerika. Ja, und so schnell kann man halt einen Bogen schlagen und so hat man diverse Interessengruppen in einen Sack gesteckt und kann mit dem Knüppel draufhauen, weil das sind dann nämlich genau die Interessengruppen, ja. Die Widerstand leisten gegen dieses Pack. Mars. Yes. Würdest du sagen, dieser Artikel ist Quatsch mit Soße? Ja. Okay, gut. Wollte ich nur klären. Natürlich darf der obligatorische Seitenhieb gegen Trump nicht fehlen am Ende des Artikels. Nee, ohne, auf keinen Fall. Das ist eine Quelle, die ich eingereicht habe, wo ich mich aber im Link vertan habe. Ich werde dann noch einen anderen Link in die Quellen packen. Es gab einen sehr guten Artikel bei Alles Evolution über das neu verabschiedete Gesetz in Island. Und da wird halt drauf. Ist der das nicht? Nee, das ist es ist leider nicht. Er hat noch einen anderen Artikel veröffentlicht auf Alles Evolution, der sehr gutes zusammenfasst, was denn dort passiert ist. Und ja, den werde ich in die Quellen packen, weil in Island hat man jetzt ein neues Gleichstellungsgesetz verabschiedet, was halt Humbug ist. Du tust einfach nur einen bürokratischen Apparat aufbauen, der einfach nur weitere Daten sammeln wird und Unternehmen müssen Zertifikate sammeln. Und im Endeffekt wird nur das rauskommen, was man jetzt auch schon weiß, dass halt der Gender Pay Gap Crap ist und halt nicht wirklich existent ist. Und es wird halt ganz interessant, aber der Artikel hat das sehr gut auseinandergenommen. Also ich packe ihn auch noch mal kurz in die Gruppe und ich packe es nachher in die Quellen mit rein. Und das Lustige, was ich immer höre, also das heißt ja oftmals, the left can't meme, also dass die Linke nicht gut ist, Memes zu verbreiten. Ein Gender Pay Gap ist ein linkes Meme. Das erklärt ihr mir, warum zum Beispiel das Bundesstatistikenamt in Deutschland oder hier die isländische Regierung sowas verabschiedet. Wenn die Linke nicht gut Memes produzieren kann. Weil nichts anderes ist der Gender Pay Gap. Ein linkes Meme und das war's. Also, du kannst ihn einfach in einem Satz komplett verwerfen. Meine Fresse, ist das dämlich. Weißt du? Du kannst kein wirtschaftlich starkes Land haben, ohne dass du da irgendwie Leuten so Geld zahlst für. Und wenn du für dieselbe qualitative Arbeit ja weniger Geld zahlen kannst an jemanden, dann wirst du das an denen tun. So, scheißegal. Ja. Also das kann schon gar nicht funktionieren. Aber da denken die Leute ja nicht lang genug dran. Du wirfst da irgendwelche Zahlen rum, dann passt es schon. Das verwirrt Leute. Und hier der Artikel, das ist halt, der geht halt ganz gut drauf ein und hat halt weitere Ressourcen und ist sehr objektiv geschrieben und sehr lesenswert sozusagen. Also wenn euch das neue Gesetz in Island brennend interessiert. Also. Oi. Ja, der Left Can't Meme. Oi, nein, Mann, Alter. Ich dachte, wir haben das gerade erst geklärt. Schon wieder erneut in einem weiteren Stream. Mann. Gender Pay Gap. Deutschland hatte 2015 einen der EU-weit höchsten Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern. So, Hashtag Entgelttransparenzgesetz. Okay, ja, cool. Unbereinigter Gender. Feminismus, weißt, Feminismus ist eine tiefhängende Frucht. SJWs sind nur Freaks, die auf Tumblr rumrennen. Und ich weiß nicht, wer hier keine hochhängende Frucht sieht, wenn Gesetze verabschiedet werden und offizielle Regierungsorgane dieses linke Meme wiedergeben, dem kann ich halt auch nicht helfen. Das sage ich halt, gut, dann zieh halt weiter. Ja, weiß ich nicht. Weißt du, das ist eine hochhängende Frucht. Bitte, wir sollten versuchen, die zu pflücken. So, das wäre wichtig, weil die unsere Gesellschaft schadet. Weil sie einfach nur Zwietracht sät. Und weil sie das verschleiert und krumm rechnet, was die Realität tatsächlich ist in der Arbeitswelt. Vor allem ist es dann echt so ein Problem, das mir erst wirklich bewusst wurde, als ich da einem Kumpel davon erzählt habe, von diesem Gender Pay Gap, ne, und dass es ihn nicht gibt und so, und er dann angefangen hat, danach zu suchen nach Statistiken, ne, und dann kommt er hin und sagt, ja, aber das Statistische Bundesamt so meint, es gibt es, so hier, da sind so Zahlen. Ja. Ja, und das ist das Problem, weil wenn du einfach mal dann sowas siehst, so wo du normalerweise sagen würdest, okay, die wissen, was die tun, ja, und dann siehst, okay, da sind so Zahlen, die jetzt irgendwie da sind, aber das ist so täuschend, so keine Ahnung. Ich kann nicht Deutsch, okay, nichts Deutsch, ich können. Ja, dann ist das halt irgendwie seltsam. Dann, Ja, warum lügt meine Regierung? Warum verbreitet sie so ein Bullcrap? Ja, so. Ja. Und dann ist das halt irgendwie schon so im schlimmsten Fall so ein Gaslighting-Moment, wo du nicht weißt, ob du verrückt bist oder ob der Staat dich irgendwie belügt und irgendwie Informationen verbreitet, die nicht richtig sind. Ja. Ja. Aber ja, ist alles nur eine Verschwörungstheorie. Nee, es ist eine tiefhängende Frucht, weil Feministinnen wurden so oft debunked im Internet, dass ja jeder drüber lacht. Jetzt sitzen sie nur noch in Institutionen und haben gesetzgeberische Fähigkeiten, dass sie ein Entgelttransparenzgesetz durchboxen. Ja, haben keine Macht. Wurde lang debunked. Weißt du, Leute, keine Ahnung. So, das ungut. So. Das beste Debunking-Ding zu dem Gender-Pay-Gap-Ding ist einfach, schaut euch an, wie Leute sich verhalten, wenn man ihnen vorschlägt, eine Beförderung zu bekommen. So schaut ihr an, wie viele Stunden sich Leute freinehmen nach Geschlecht. So. Und das hier, Pre-Industrial Inequalities, der Gini-Koeffizient. Ja, das ist von Our World and Data, was analysiert, wie sich denn die Einkommensungleichheit so entwickelt hat, also historisch. Und wir haben ja in den letzten Jahren so ein bisschen die Einkommensungleichheit, die wieder ansteigt. Wenn du aber eine Periode anguckst, die jetzt 50 Jahre zurückgeht, dann haben wir zwar kurzzeitig negative Trends und in den USA ist die Einkommensungleichheit in einem U-Bogen verlaufen, also runter und wieder hoch. Und in Europa ist es aber ein Ellbogen. Und man hört ja gerne das Argument, die reichsten 1% und die anderen 99%. Und einfach ohne hier sozusagen das auch in einem historischen Kontext sehen zu können, ist das Argument immer etwas kurz, weil eine gute Entwicklung in die richtige Richtung definitiv vorhanden ist. Man muss sich halt nur, ja, mal halt das genauer anschauen sollte, so. Also, das ist ein sehr interessanter Artikel. Findet ihr in den Quellen? Lest es euch bitte durch. Also. Und dann so Hausaufgaben bei den Weltraumaffen bekommen. So. Ja. Deutschlandfunk Nova. Feministin Anne Wiczorek. Mann, Alter, Mann, zuerst lese ich das Wort vor und dann verstehe ich es. Es ist so, nein. Naja, sie meint, ich will keine Menschlichkeit abgeben, um mich im Netz zu bewegen. Okay, gut, ja. Ja, sie hat mal wieder ein Interview gegeben. Sie hat mal wieder das Übliche, ich weiß gar nicht mehr, welchen Satz ich mir da genau, ich hatte irgendeinen im Kopf, ich will gerade selber nochmal gucken. Genau, das war die Geschichte. Also sie geht da auf den auch vor allem an die Kritik, auf die Kritik am Feminismus ein und ja, es geht um MeToo und so. Und sie redet dann praktisch über die Vorstellungen der bürgerlichen Leute in Deutschland so ein bisschen und sagt dann halt, jetzt müssten alle weißen deutschen Frauen möglichst viele Babys rauspressen, damit das Bedrohungsszenario abgewendet werden kann. Aber natürlich dürfen sie alle nur in heterosexuellen Kleinfamilien leben. Also dieses, ich finde den Satz, Ich mache jetzt wieder den Ton an und sag mal was. Ja, hallo, willkommen zurück. Kann uns jemand hören? Ich sehe die Frau Schwesig jetzt auch live. Ah. 1, 2, 3, hallo. 7, 7. Ist da wer? We are watching you. Das war eigentlich alles nur ein Prank, okay? So ein Neujahrsprank. Das war... Ton ist wieder da, so wie es aussieht. So, wir... Just prank, bro. Ja, wir haben euch richtig reingelegt, Leute. Das war alles geplant. Ja. Das ist so hier, ja. Also ich habe nochmal nachgeschaut, wo ich geendet habe. Und ich habe geendet kurz nach dem Zitat von Anne, dass Frauen irgendwie Kinder rauspressen wollen. Sollen und ja. Weiter waren wir nicht mehr gekommen. Boah, richtig hier existenzielle Angst gehabt. Auch im Chat hat sich das Video gespiegelt. So, mindestens zwei Leute haben mir Hassnachrichten geschickt, von wegen Ton, Ton, Ton. Oh, ich musste mein Haus verlassen, ja. Also ich hatte dann ja noch das andere Zitat von ihr vorgelesen, das da lautete. Männer können männlich sein, ohne ihr Männerbild über die Erniedrigung von Frauen zu definieren, was ich auch so eine absolute Unverschämtheit finde. Sie redet da über Dinge, von denen sie eigentlich gar nichts weiß, weil sie ist eine Frau und ist mit Männlichkeit nicht so vertraut, wie das jemand ist, der von seinen Chromosomen da irgendwie reingeschubst worden ist. Ja, aber Mars, Frauen sind die einzigen Experten für alles, was mit menschlich sein und so zu tun hat. Glaub ihnen einfach, wenn sie etwas sagen. Aber ich definiere doch mein Männerbild gar nicht über die Erniedrigung von Frauen. Nichts würde mir ferner liegen. Ja, dann stimmt offenbar was nicht mit dir. Wir haben in Deutschland eine krassere Schweigekultur im Vergleich zu den USA. Täter, also MeToo-Täter haben wir bislang nicht benannt. Ich meine, erstens gibt es ja jetzt schon die ersten deutschen angeblichen MeToo-Täter. Und wir haben da schon eine krassere Schweigekultur im Vergleich zu den USA. Kann ich dafür Quellen haben, Frau Wiezorek? Oder ist das empirisch geahnt? Ich glaube, empirisch geahnt. Es gibt das Ganze als 1-Stunden-Talk. Das schauen wir uns jetzt an, zur Strafe dafür, dass der Ton ausgefallen hat. Sag mal, kann es irgendwann passieren, dass die Wiezorek einfach dann irrelevant wird so und dass ihr Ton ausfällt? Ja, so. Kann passieren. Also, die Kampagne, die sie gemacht hat, so ausnahmslos, das kam im Parteienantragsbuch auf dem SPD-Parteitag auch, glaube ich, 7 oder 8 Mal drin vor. Also mit irrelevant da wäre ich vorsichtig, weil die SPD sich irgendwie drauf eingeschossen hat, sowas wie Wiezorek dem vorzuziehen, irgendwas für einen Arbeiter zu machen. Und deswegen, Warum kann die SPD nicht die Weltraumaffen sich so zu Herzen nehmen? So, weil wir nicht so ein Kindchenschema-Gesicht haben. Und außerdem brauchst du einen ziemlich hohen IQ, um die Weltraumaffen zu verstehen. Genau wie Rick und Morty, ja. To be honest, weißt du. Ist extremely high. Ja, genau. Das ist, bevor du unseren Kanal abonnieren darfst, musst du einen IQ-Test machen und einen Gentest, wie rein du bist und so. Und ich glaube, ich renne heute noch in den nächsten McDonald's und verlange Hirschquelle. Genau. Ah. Hoi, Angelo Santa Maria. Angelo Santa Maria. Du musst das ein bisschen mehr Latein. Okay. Der hat da einen Screenshot von einem Tweet von Dusan Wegner genommen. Der Original-Tweet, könntest du ein bisschen runterscrollen? Der ist da. Ja, der Herr Wegner meinte, um 100% klar zu sein, Blut der Opfer importierter Gewalt klebt an den Fingern der Gutmenschen, die uns Lügen aufzwingen. Nichts hätte mit nichts zu tun. Genau, ja. Und dann kommentiert das der Angelo, indem er sagt... Das ist braunes Geschwätz. Und ich fände es einfach nur mal interessant, wenn dann ein Angelo sich mal dazu aufraffen könnte, negative Aspekte von Massenmigration zu thematisieren. Weil wenn er das nicht macht, machen das andere. Und wenn ihm die politische Richtung dieser anderen nicht passt, dann ist das die Schuld von Angelo und nicht von Dusan. Und davon abgesehen, Dusan hört sich sehr braun an. Also meine Fresse, Alter. Ja, also auch so ein bisschen brauner Schreiberling finde ich schon nah an der Beleidigung dran. Ja. Für die Leute, die sonst immer schreien, dass das Netz so verrot ist und dass da dringend was getan werden muss. Dabei ist Dusan doch eindeutig weiß. Dusan ist in Tschechien geboren. Eindeutig weiß. Oh nein. Hier geht es um Trade und Gender und ich habe dafür leider noch keine verifizierten Informationen. Also ich hätte das gerne gefunden. Ich habe nur Gerüchte gehört, die unbestätigt sind, aber scheinbar gibt es in den Verhandlungen zwischen EU und Mercosur, das ist eine Handelsvereinigung von ein paar südamerikanischen Ländern. Da gibt es ein Handelsabkommen, was verhandelt wird. Und also die Länder sind Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Venezuela. Aber es wurde suspendiert. Es gibt noch ein paar assoziierte Staaten, aber das sind halt die Hauptmitglieder. Und scheinbar will man Gender Mainstreaming als Vorgabe festmachen dafür, dass man ein weiteres Handelsabkommen mit der Mercosur-Handelsgemeinschaft abschließt. Ja. Ich hab dafür noch keine Bestätigung finden können. Ich habe nur hier sozusagen aus längerer Vorzeit sozusagen einen Artikel drüber gefunden, der halt drauf eingeht, auf Gender Mainstreaming innerhalb von Handel. Und es sieht halt danach aus, dass man dann, den anderen Völkern noch das Gender-Mainstreaming auf jeden Fall aufzwängen will. Aber wie soll das aussehen, Mann? Ich hätte gern ein Kilo Orangen. Ja, Orangeninnen heißt das jetzt. Nein, du kennst es doch in Deutschland, wie Gender-Mainstreaming aussieht. Man ja, aber macht was dann hat das, Druck, was dass hat es Trade dort mit Gender geht. Zu tun? Naja, nein, du verstehst es nicht. Die wollen, damit sie einen Vertrag mit diesen südamerikanischen Ländern schließen, müssen diese südamerikanischen Länder bei sich Gender Mainstreaming einführen. Genau. Also da soll man nicht Verschwörungstheoretiker werden, oder was? Wenn über Handelsverträge versucht wird, jetzt schon diese Ideologie in Leute reinzupressen. Und aber ich kann euch alle beruhigen. Was war denn mit der Dekolonialisierung geworden? Wollten wir nicht aufhören, anderen Leuten unseren Scheiß aufzuzwingen? Aber ich kann euch alle beruhigen, SJWs und Feministinnen, das ist ein Thema von gestern, die haben keinen Einfluss und die sind überhaupt nicht wichtig und alles tief hängende Früchte, kann ich euch garantiert versichern, weil Handelsabkommen und Gender Mainstreaming, ach Quatsch, weißt du, so Quatsch. Ich dachte schon, das kann nicht schlimmer werden als Rap und Feminismus, ne? Aber das ist schon irgendwie hart an der Grenze, hart schon drüber, so. Aber wie gesagt, es sieht danach aus und ich muss dafür noch einen besseren Beleg finden. Aber ich habe Gerüchte gesehen, die mir sozusagen genügend eingeleuchtet haben, dass ich das sozusagen öffentlich wiedergebe. Also so Bestätigung folgt dann. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mehr Schweigen wagen. Die eigentlichen Opfer sind heute die Männer. Manche Sätze sind Quatsch, verbreiten sich aber dennoch. 2018 wird ein besseres Jahr, wenn alle mehr nachdenken, was sie eigentlich sagen. Ja, ich dachte, vielleicht kommen wir 2018 irgendwie ohne Stokowski-Kolumne durchs Jahr, aber arschgeleckt, die ist so scheiße, dass wir über sie sprechen müssen. Kannst du mal gleich, die hat so 5 Punkte. Und wir lesen uns einfach mal die Überschriften durch von den 5 Punkten, die sie da hat. Übrigens tolle androgyne Bebilderung. Ja. Also sie sagt uns jetzt Sachen, die sie nicht mehr hören möchte. Und zwar fällt darunter den Männern geht's, die eigentlichen Verlierer oder Opfer sind heute die Männer. Ja? Also, ja, also das stimmt nicht, ist die Zusammenfassung für ihren Kram. Das stimmt nicht, ist Blödsinn. Ja? Das sieht man speziell daran, dass die Männer, weil sie so ein vergnügtes Leben haben, dass sie sich zu Tode amüsieren, mehrere Jahre Einschränkungen ihrer Lebenszeit haben gegenüber den Frauen. Daran sieht man, dass Männer Gewinner sind, weil eine niedrige Lebenserwartung ist prinzipiell immer ein Beweis dafür, dass es diesem Personenkreis wunderbar gut geht. Definitiv ja. Der ganz lustig finde ich diesen Seitenhieb von ihr. Der Manufaktum-Geschäftsführer hat in der FAZ gesagt, uns stünde eine Reemanzipation des Mannes bevor. Ich glaube, die Autarkie des Mannes kommt gerade zurück. Sie war nie weg. Guten Morgen. Also so, ja. Die Autarkie des Mannes bedeutet halt zum Beispiel auch, dass er nicht jemanden am Bein hängen hat, der von ihm abhängig ist, ne? Aber das wollen viele Frauen, die möchten gerne irgendwie sich um Kinder kümmern können und gehen deshalb den Weg. Und Autarkie ist eher, wenn man dann sagt, nö, ja, mich doch mal alle am Arsch. Ah ja. Zweites kommt natürlich die Forderung, sofort mit dem Jammern über zu viel Political Correctness aufzuhören. Ne? Es geht immer an der Sache vorbei. Man könnte den Begriff Political Correctness durchgängig durch Anstand ersetzen und dann würde man sehen, wie lächerlich sich die Leute machen. Das ist so lächerlich als Argument, weil es waren ja die sogenannten Progressiven, die seit den 68ern versucht haben, Anstand als Wort komplett zu zerstören und als Wert. Antiautoritäre Erziehung und was nicht alles und hin und her. Also Anstand, naja, und wenn man halt, wenn man glaubt, man könne es mit grundlegenden Dingen wie Respekt und Menschenrechten übertreiben, wäre in Wahrheit schon ein ziemlich traditioneller, nicht radikaler Umgang mit diesen Werten, die PC-Kritiker und Kritikerinnen als genau den asozialen Haufen dastehen lässt, der sie sind. Okay, also, merkt euch, für eine in Berlin für wenig Geld rumschreißelnde Göre seid ihr asozial. Weil ihr findet, dass Political Correctness hier und da übertrieben wird. Hä? Margarete, denkst du, bist was Besseres wie ich, hä? Political Correctness ist ein Begriff, der aus dem rechten Spektrum in die Alltagssprache eingesickert ist. Ja, ich finde es vor allen Dingen schlimm, was die mit dem Begriff Menschenrechte machen. Also, ja, das so, das die haben es halt auch komplett vergessen, dass das mit den Rechten, dass es halt so eine Sache ist, ne? Also die Rechte des einen sind die Pflichten der anderen und so weiter und so fort, ne? Aber das sehen sie wieder alles nicht. Weil solange wie man sich ja nur hinstellen kann und moralische Erhabenheit für sich propagieren und irgendwie sagen so, ja, jetzt hier, gib mal, ist ja auch Rechte alles prima. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen während des Ersten Weltkrieges ihr Wahlrecht gegenüber zu Hause bleiben eingetauscht hätten. Der Mann war prinzipiell immer privilegiert und Wahlrecht zu haben, das war so ein Privileg, dass man dafür gerne in den Krieg gegangen ist. Ich bin mir sicher, dass wenn es damals ein Programm gewesen gegeben hätte, wo man sagt, ne, will ich halt nicht, bleibe ich zu Hause, dass es nicht einer hätte das wahrgenommen. Nicht einer. Rechte und Pflichten. Klassisches Beispiel. Krieg. Ja, das ist ja Starship Troopers im Endeffekt, wenn man die englische Version guckt. Geht es ja genau darum, dass die in den Krieg kommen, gehen diese jungen Leute in Starship Troopers, weil sie Vollbürger mit Wahlrecht werden wollen. Genau. Aber gut. Political Correctness wird nun von Leuten gebraucht, die entweder selbst recht sind und oder nur nachlabern, was sie woanders hören und sich dann über die Reaktionen wundern und oder so weit degeneriert sind, dass sie keinerlei Werte darauf legen, von Nazis unterschieden zu werden. Das ist perfide. Das ist Kafka-Trapping in 3D. Hm? Also selbst wenn du sagst, du Nazi juckt mich nicht mehr, weil das wird rumgeworfen keine Ahnung, aber selbst dann bist du ein Nazi oder halt degeneriert. Schönes Wort, Margarete. Degeneriert. Ja, das ist ein anständiges Wort. Ja, Nazis haben das Wort degeneriert auch verwendet. Ja, also hier, ne, Distanz und Haltung zeigen, ne? Mhm. Und man möge doch direkt sagen, dass man Intersexuelle nicht gleich behandeln will oder dass man will, dass seine Kinder und Enkel keine besseren Bücher zu lesen kriegen als er selbst im Winter 46. Was geht in deinem Kopf vor, Margarete? Ich glaube, sie will so stark in deinem Kopf vor. Ich glaube, sie will so stark auf der Gegenseite sein, dass sie sich einfach verlaufen hat und jetzt versucht, da wieder umzusteuern, indem sie sarkastisch diese Propaganda. Also, und wer mir sagen will, dass es im Winter 46 nicht schon lesenswerte Bücher gab, ne? Aus den, was weiß ich, 4000 Jahren Literatur davor. Der ist ganz schön dumm. Aber die komm, Gesellschaft Alter, hat erst danach angefangen. Als er selbst Winter 46 gelesen hat, meine Fresse, Alter, Hitler wohnt mietfrei in ihrem Kopf 24/7. Die Frau hat, Alter, meine Fresse, Alter. Es darf keine Denkverbote und oder Sprechverbote geben. Stimmt, klar, es darf auch keine grünen Männchen in meiner Teekanne geben. Es gibt sie auch nicht. Also es gibt keine Denk- oder Sprecher. Gibt's nicht, ja. Ja. Ich kann mich gibt's, nicht entscheiden, nicht, ehrlich aber gesagt. Aber es ist Anstand und es sind Menschenrechte, ne? Menschenrechte, den Anstand zu schützen, aber keine Denk- oder Sprechverbote, nee. Alter, es ist doch total einfach, okay? Wenn du gegen Zensur bist, okay, bist du für so Meinungsfreiheit und somit gegen Denkverbote. Weil wenn du gegen Zensur bist, bist du gegen Denkverbote, ja? So, Zensur, Denkverbot, dem. Und da, das ist überall da, wo es nur darum geht, dass Fortschritt anstrengend ist, da sind es keine Denk- oder Sprechverbote, unter denen Leute leiden, sondern immer nur der Ärger darüber, dass es neue Ideen gibt, die sich besser durchsetzen. Ja, so wie damals, 1930, als die Leute gedacht haben, ach schade, Demokratie war doch nett, aber es gibt halt andere Ideen, die sich besser durchsetzen. Du bist so platt und so blind in deiner Hass, das ist echt witzig. Boah. Wir sollten sie mal einladen zu einem Stream, wo wir ihre Texte durchgehen. Und sie wird sich das wahrscheinlich auch anhören wollen, nee, oder? Garantiert nicht. Nee, aber komm, das würde doch bedeuten, dass sie selbst unehrlich ist und ihre eigene Kritik nicht wahrnimmt. Ja, das bedeutet es und es ist auch so. Ja, aber das ist doch nicht schön, ja. Die darf doch dann nicht schreiben, die muss doch Integrität besitzen und sich dann zurückziehen und sagen, ich muss drüber nachdenken. Also wenn überhaupt, hätte ich dann aber auch gerne ein Gespräch mit Margarete und Martin. Also gleichzeitig. Boah, ich würde echt gerne mit Linda Sarsour und Kübra Gümüşay reden, ja, mit den beiden und Margarete Stokowski und keine Ahnung, Zoe Quinn und Anita Sarkeesian, alle ja, zusammen. Muss man den Andy Worski anschreiben, der macht das klar. Ja, ich wollte gerade sagen, Emil Worski hier. Ja, dann kommt halt das Übliche, dass die Feministinnen sich selbst nicht einig sind und die wissen auch nicht, was sie wollen. Das will sie auch nicht mehr hören. Ist lustig, auch wenn man über eine Bewegung, deren Teil man selber ist, dann sagt, andere Leute sollen bitte diese und jene Sachen nicht über uns sagen. Denkverbote gibt's nicht. Du musst Feminismus gut finden, das ist ein Menschenrecht. Aber den Denkverbote gibt's auf Alice nicht. Und sie sind nicht unbedingt da, die Menschen sind nicht daran gewöhnt, feministische Kritik als etwas Differenziertes wahrzunehmen, direkt unter dem Namen Alice Schwarzer. Das ist halt echt einfach so ein Ding, wie Leute argumentieren, dass man Bibel braucht, weil man sonst überhaupt keine Moralvorstellung hat und man kann kein guter Mensch sein, wenn man nicht die Bibel hat. Ja, und wie kann man nur und wie soll das funktionieren? Ja, weil die Bibel zeigt einem, wie das geht. Ne? Und genau so sind die Leute jetzt aber weg von der Bibel gekommen und auf das feministische Dogma. Und das heißt, du kannst nur irgendwie ein guter Mensch sein, wenn du Feminist bist. Und wenn du keiner bist, dann bist du ein gottloser Heide. So. Und mit dem fünften schießt sie sich, finde ich, so unglaublich in den Fuß, das hat der ganze Artikel nicht geschafft. Also es geht darum, dass sie nicht mehr lesen möchte, dass Dennis Yücel im Gefängnis ist. Was also halt soll aber nicht mehr berichtet werden, oder was meinst du damit? Das natürlich. Nein, sie möchte, dass er frei ist, natürlich. Das will ich hier nicht unterstellen. Aber was mich daran nervt, also ich bin ja, grundsätzlich habe ich auch gesagt, ich mag das, was Yücel schreibt, nicht. Ich halte ihn für einen Idioten, aber ich halte ihn nicht für einen Idioten, der im Knast sitzen muss, deswegen. Mhm. Aber diese ständige Fixierung auf eine Person geht mir langsam aber sicher auf den Sack. In der Türkei sitzen 10.000 Leute, zehntausende Leute in den Gefängnissen. Und wahrscheinlich wird der Yücel von denen noch mit am besten behandelt. Ja, da sitzen ganz viele namenlose Türken. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ganz viele Frauen da inhaftiert werden. Also einfach, weil sie Frauen sind von irgendwelchen Typen, die inhaftiert worden sind, einfach weil sie besucht haben. Und dann sagt man, doch, du bist hier, schön. Du darfst gleich auch einsitzen hier und so. Wo ich auch die Feministen noch nicht darüber habe reden hören. Und was man dazu auch noch sagen muss, der ist im Gefängnis, ja, Margarete, hier das Türkentum irgendwie beleidigen und so, das ist Menschenrechte. Das muss man doch schützen, so vom Staat, die Menschenrechte. Man kann doch nie genug Menschenrechte haben. Kinderrechte? Für manche Leute ist es eine Umstellung, denn sie sind nicht unbedingt daran gewöhnt, nationalsozialistische Kritik als etwas Differenziertes wahrzunehmen und dann wundern sie sich, dass es da verschiedene Ansätze geben kann. Aber sie werden sich dran gewöhnen. Und mich nicht mehr als Fantast bezeichnen. Also es gibt ja sehr viele fundamentale Kritik und differenzierte Kritik. Genau das, was sie hier sagt, woran sich die Leute gewöhnen müssen. Nur der kommt ja nicht von der Dame hier. Warum nicht? Warum reitet sie immer nur auf den gleichen Talking Points rum, anstatt die wirklichen Probleme zu melden? Ich meine, man kann ja über diese Themen halt entweder auf eine populistische Art und Weise das machen, so wie die das hier tut. Ja, einfach nur mit Schlagworten arbeiten. Der ganze Artikel wirkt für mich wie so, kennt ihr diese Papers, die random generiert werden? Man gibt so ein paar Stichworte ein und dann kommt da ein Paper raus. Und der ganze Artikel wirkt für mich, als ob die einfach ihre ganzen Schlagworte in eine Datenbank gesammelt hat und dann so einen random Textgenerator drüber laufen lassen. Ja, das ist einfach die feministische Weltsicht halt, ne? Ich glaube auch, dass viele junge Leute, die sich für Journalisten halten, einfach so funktionieren wie so ein Phrasengenerator. Die haben dann halt nur das, was in ihrem Gehirn drin ist und arrangieren das immer neu. Ja. Es ist immer wieder dasselbe Remix, weil ihr Kopf irgendwann einen Hänger gehabt hat, einen intellektuellen, man sich keine neue Literatur mehr angeguckt hat und dann einfach die Prinzipien, die man mal gelernt hat, einfach nur immer und immer und immer wieder kaut. Und das ist, weißt du, wenn du aufhörst, dich weiterzubilden, dann wirst du eine kleine Propagandamaschine, die einfach nur das wiederholt, was du einmal gelernt hast. Deswegen ist es immer klug, in alle Richtungen mal was zu lesen und dann sich wieder darauf zu besinnen, was denn die eigene Position ist. So, aha. Also eine Spitze hat die Dame noch eingebaut, diesmal nicht so ganz offensichtlich. Es wird ja oftmals Bomber Harris, do it again. Das ist ja, denke ich mal, ein Spruch, der auch von der Dame stammen könnte. Sie hat ja geschrieben, ja, man darf nicht mehr Bücher lesen als im Winter 46, war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat. Gut, das ist auch eine Spitze gegen quasi Deutsch sein, das Deutsche. Ihr könnt ja einfach mal googeln, Hungerwinter 1946 und was die Leute da mit den Büchern gemacht haben. Geil. Ich finde, da fehlt jeder Anstand bei dieser Aussage. Gegessen? Geheizt. Ja, geheizt. Ah, okay. Ja, zur Blockade von Leningrad haben Leute ihre Schuhe gegessen und ihre Kinder verwendet als Bait für Ratten und so. Und ja. Aber nein, es geht ja hier nicht darum. Sorry, hab dich unterbrochen. Nee, ist alles gut, aber wirklich sich über Anstand zu beschweren oder Anstand abzuverlangen und dann sowas zu schreiben, also es ist... Und natürlich geht's, die meisten Leute kriegen es wahrscheinlich nicht mit, die denken sich, aha, 1945 hat irgendwas mit Hitler zu tun, was auch immer. Ja, nee, 46, da war ja nicht mehr, das waren die Nachfolgen, da ging's Deutschland nicht gut. Ja, ich finde es auch immer so seltsam, dass so Leute so ganz ernst gemeinte Texte schreiben oder meinen, ernst zu sein. Und wenn man dann ernst auf sie eingeht und sie ehrlich so halt vorliest einfach und dann analysiert, was sie da eigentlich sagen und was das bedeutet, ja, dann heißt es auf einmal, nee, komm, das ist zu ernst genommen. Und ich bin Blogger. Ich bin Blogger. Das ist eher eine Kolumne. Das war ein Feuilleton. Ich will für meine Taten nicht zur Verantwortung ziehen. Ja. Also ich hoffe, dass ich im Mainstream bin. Satire, Telefonstreich. Ich habe nur Befehle befolgt. Ja, ja, ja. Just a prank, Bro. Ich habe nur mitgemacht, um Schlimmeres zu verhindern. Ja. Ich meine, du kannst ja das gerne haben, weißt du. Du kannst ja gerne irgendwie Steel Manning betreiben und sagen: Hier, ich werde jetzt mal absichtlich irgendwie sagen, dass das, was einfach Fehler drin hat, eigentlich super toll ist und Sachen ignorieren. Aber dann zumindest mal dazu stehen und nicht irgendwie sagen: Ha, it's just a joke, it's just, haha, ne, kannst mir gar nichts. Oder sogar noch schlimmer zu sagen, dass die Kritiker eigentlich dich nicht mögen, weil du eine Frau bist, wenn du eine Frau bist. Oder so eine Muslima, wenn du Muslima bist und was schreibst. Nee, nein. Im Visier der Vermummten, da in Deutschland es keine SJWs gibt und es noch nie Probleme an der Uni generell gab, dass irgendjemand nicht sprechen konnte, haben wir hier einen Artikel, wo es darum geht, dass genau das eingetreten ist. Und ja, ein bisschen mehr Nuance, also es ist eine apolitische Studentenverbindung von Frauen, die irgendwie von der Antifa gebasht wurden, also nicht richtig verprügelt, aber halt traktiert wurden und scheinbar hat irgendein altes ehemaliges Mitglied, ein Freund, der bei der IB ist, keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeprüft und es gibt dann aber auch eine Katholikin dort, die pro Asyl toll findet und tralala und das ist halt einfach ein Studentenbund, wo es halt darum geht, dass man sich anstrengt und viel lernt und die Antifa hat sich halt darum bemüht, denen zu erklären, dass Feminismus anzunehmen ist und dass es halt ein Antifa-Gebiet ist und dass man sich halt, sich einfach vorstellt, dass diese Gruppe furchtbar ist und der Untergang des humanistischen Abendlandes. Und das Lustige ist, dass die Antifa diese Gruppe angegriffen hat, war das sogar noch die Journalistin, die das hier geschrieben hat, mit dabei, und die Antifanten meinen, Alter, was auch immer, tust dich mit braunen Menschen einlassen und deswegen können wir dich auch als Journalist dran nehmen. So, ja, Antifa halt so. Und, die haben Fahndungsplakate von den Leuten gemacht. Ich glaub's ja nicht. Ey, Druck machen. Aber Worte sind Gewalt, aber Druck machen unter einem Bild von jemandem, das ist keine Gewalt dann. Ne? Das ist wichtige politische Arbeit. Anstand ist das. Anstand, genau. Das ist Haltung in Endphase. So. Der neue deutsche Anstand, oder was? Genau. Ja, von den neuen deutschen Organisationen. Dieses Antifa-Area, das geht mir auch so auf den Sack, das sprühen die hier auch überall hin. Nur weil man irgendwo einen Tag hinsprüht. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk. Echt. Oh. Ja, das hat schon was so wie Blood versus Crips, ne? Die sprühen, ich sehe das auch sehr oft. Kinder-Crips, ja. Vielleicht. Ich sehe das ja auch sehr oft. Ich bin ja viel unterwegs in verschiedenen Städten in Deutschland. Und diese Graffitis, die da überall hängen, wundert mich, dass die nicht schneller weggemacht werden. Ja, aber gut. Aber ich finde es toll, dass die vorausdenken, so ein Stück zumindest, und das nicht irgendwie irgendwo hinschmieren, sondern auf ein Plakat. So. Das hat nochmal so eine Stufe von, wir haben uns Gedanken drüber gemacht, aber nicht im Gedanken, so was wir denn eigentlich gerade machen, sondern wie wir es umsetzen. So. Ja. Warum wir Menstruation in der Arbeitswelt ernst nehmen müssen. Nimm deine Arbeit ernst in deiner Arbeitswelt und dann verdienst du auch mehr Geld. Wenn du irgendwelche Körperfunktionen ernst nimmst, wie zum Beispiel müde sein, dann ist es irgendwie diametral deinem Einkommen entgegengestellt. So. Guck mal, warum wir Schweiß in der Arbeitswelt ernst nehmen müssen oder keine Ahnung, warum wir Durchfall in der Arbeitswelt ernst nehmen müssen oder keine Ahnung. In Japan, Indien und Südkorea gibt es für Frauen eine Beurlaubung während ihrer Periode. Unsere Autorin wünscht sich so etwas für Deutschland und vor allem mehr Verständnis für PMS. Ja, so PMS, ja, hier Menstruationszeugs. Männer haben auch einen hormonellen Zyklus. Ja, da habt ihr es. Ich will auch Urlaub da. Aber was ich mir da überlege, ist, weißt du, so die Autorin, die wünscht sich das, so eine Beurlaubung für Perioden, so, ne? Und dann denke ich mir, aber wenn es doch um Gender Pay Gap geht, dann müsste man doch eigentlich eher sagen, keine Beurlaubung und mehr Arbeit für die Frauen. So, ich ja, damit der Pay Gap geschlossen wird, weil dadurch, dass du weniger arbeitest, verdienst du am Ende sogar noch weniger. Wer hätte das vorhersehen können in seiner... Nee, das ist sogar noch böser. Das habe ich auch erst gedacht, als ich nur die Headline gelesen hatte. Die Einsendung stammt übrigens von @hellno, einem Zuschauer. Vielen Dank, sehr, sehr unterhaltsam, haha. Wenn wir nämlich jetzt runterscrollen, kommt dann der Text mit der Erklärung, dass zum Beispiel in Japan und Südkorea, die hier angeführt werden, ist es so, dass man die Tage nehmen kann und wenn man sie nicht nimmt, kriegt die Frau die Tage obendrauf bezahlt. Also ist es nicht hier Gender Pay Gap, sondern im Gegenteil. Wenn deine Periode nicht so stark ist oder wenn du halt sagst, ich kann trotzdem arbeiten gehen, so wie ich das die letzten 100 Jahre auch gemacht habe, dann kriegst du mehr Geld. Außerdem diese Betrachtung von außen. Hier bitte das Bild anhalten. Also das Bild ist der absolute, da habe ich echt gedacht, jetzt drehe ich durch. Ich meine, ja, klar, cool. ich. Ah, weißt du, so, das ist, nein, weißt du, so, du siehst einfach mal, wie so weibliche Reproduktionsorgan aussieht, so in der Schule, ne, und dann reicht es auch und du weißt, wie es funktioniert und es passt, so. Warum diese Verniedlichung? Für wen ist das gemacht? Was soll das? Du bist doch nur eifersüchtig, weil du nicht nach Acne Beach darfst. Das ist halt einfach Misery Atoll und The Clot Isle und Sea of Blood und Mountains of Pain. Ich meine, ja, du bist vielleicht echt ein bisschen irgendwie grumpy und dir geht's nicht so gut, wenn du deine Tage hast. Und das kann ich mir alle schon vorstellen. Es ist auch so dämlich, dass da Frauen meinen, Männer können sich das gar nicht, die können das gar nicht nachvollziehen, wie es ist, Tage zu haben. Ja, wir können uns gar nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn wir keinen Bock haben, Sachen zu machen, leicht gereizt sind. Die können sich nicht vorstellen, wie es ist, sich auf einen Barhocker zu setzen und sich was einzuklemmen, als hätte eine Ratte da reingebissen. Oder sogar ein Salamander. Frauen können sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn dein einzigster Wert in der Gesellschaft darin besteht, wie produktiv du bist. Weil Frauen haben einen Wert dadurch, dass sie Menschen Leben schenken können und Männer haben einen Wert dadurch, dass sie arbeiten gehen und dass sie was zur Gesellschaft beitragen. Wenn du als Mann keiner Arbeit nachgehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie Familie gründen kannst irgendwie und zu irgendwas kommst, sehr, sehr, sehr, sehr gering. Das können Frauen überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man als Mensch per se keinen Wert hat und erst durch Arbeit Wert erlangen muss. Das verstehen Frauen nicht. Also wenn ich das richtig verstehe, müsste es doch auch so sein, dass wenn du extreme Probleme damit hast, dass du zu deinem Arzt gehst und der schreibt dich krank, oder? Ja. Ich weiß, ich habe das nicht... Ja. Die Dame schreibt selber in ihrem Artikel, ja, die Gesetzlage ist ja schon so, dass es alles wunderbar ist, nur die Frauen würden es nicht annehmen, weil sie sich schämen würden. Oder ja, weißt du. Ja, aber... Es kommt das eigentlich ist, ich meine, zur Tafel geht auch nicht jeder, der Hunger hat. Das ist, mach's doch, lass doch den Leuten die Wahl. Ich möchte dazu auch noch eine Sache sagen, und zwar, genau wie du gesagt hast, wir haben in Deutschland ja das System, wenn du angestellt arbeitest und du bist krank, dann, was passiert dann? Ja, dann kriegst du Krankengeld. Also dann kriegst du erst das Gehalt weitergezahlt und wenn es irgendwann zu lange dauert, dann kriegst du Krankentagegeld. Das heißt, es läuft über die Sozialversicherung. Also das Problem, ich kenne mich damit wirklich nicht so aus, ob das in Deutschland ein Problem ist, kann mich ja mal jemand darüber informieren, aber ich hatte es so verstanden, wenn es Menstruationsbeschwerden gibt, kann die Frau halt zu Hause bleiben, Krankheitstag machen und wie jeder andere Angestellte auch halt ab einem gewissen Zeitpunkt braucht sie einen Attest. Punkt. Also ja. Ist das wirklich ein konkretes Problem? Nein, aber guck mal hier, ein Attest für etwas so Natürliches, Price, das ist doch nicht gut, ja. Frauen müssen einfach... Du wirst früher oder später vielleicht Ärger mit deinem Arbeitgeber kriegen, wenn er kein Verständnis dafür hat. Ja, aber das ist dann Sexismus, dann kannst du ihn verklagen. Ja, aber generell ist es halt auch auf Arbeitgeberseite so, dass man wenig Verständnis für die Menschen hat, die nicht arbeiten kommen. Das ist halt echt behindert, ne? Von den Gründen. Entweder bist du ein verständnisvoller Mittelständler und dann machst du das, oder du bist ein Konzern und dann hast du da schon deine Mischkalkulation eingerechnet. Also genau. Wo ist das Problem? Das ist halt einfach, ich kann mir halt echt schwer vorstellen, dass ein Betrieb so 100% nur von Frauen betrieben wird. Nicht, weil ich so ein Sexist bin, ne? Sondern einfach, weil ich mir überlege, ja, irgendwie die Perioden, die sinken sich da mal so auch zusammen bei Frauen. So, das Phänomen gibt es halt so. Was? Dann wollen die den ganzen Monat lang keine Umsätze machen? So irgendwie monatelang keine Umsätze machen? Oder nur so ein Viertel, ein Drittel von Umsätzen? So, Männer haben das nicht in so einer Härte, dass die da irgendwie. Das Ding ist halt, du siehst an dem Artikel prinzipiell, feministischer Narrativ, geht es darum, dass Frauen extra Rechte bekommen, Punkt. Das ist alles, was Feminismus macht. Dass die Frauenlobby dir mehr Rechte zukommen lässt, wie du eigentlich haben würdest, wenn du gleichberechtigt wärst mit dem Mann, Punkt. Ja, aber das ist doch so seltsam. Privilegien erhaschen. Das, ja, aber das ist Jammern so auf dem höchsten Niveau. Aber die da müsste Frau doch nach hier nach ist eine von den privilegiertesten Kreaturen, die es in der Menschheitsgeschichte je gab. Und was kommt? So ein Bullshit. Aber müsste dann auch nicht gesetzesmäßig, müssen ja alle gleich sein. Da müssten die Männer ja dann auch irgend sowas kriegen. Keine Ahnung, wenn die am Abend vorher eine sehr erschöpfende Ejakulation hatten oder so. Genau. Ja, also der Vergleich ist ein bisschen schief, aber wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, jeder Angestellte, das ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft, die wir haben. Wenn du krank bist, kann dich keiner zwingen zu arbeiten, wenn du in einem abhängigen Angestelltenverhältnis bist. Das ist kein Privileg, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Ja, und das gilt für Männer und es gilt für Frauen, und ob das jetzt um eine Menstruation geht oder um irgendwas anderes, sollte meiner Meinung nach keine Rolle spielen. Aber es ist halt wirklich dämlich, dass du dich auf einfach mal so ein Ding beziehst, ja, was einfach schon, ja, so dann aufgeladen wird politisch, aber ja. Es dann heißt, objektifizier mich nicht, ne? So, die objektifizieren sich doch selbst schon, diese Feministinnen. ist auch lustig, dass es ja immer wieder diese Aufschreie gibt, weil irgendwo in Nepal Frauen während der Menstruation das Dorf verlassen müssen oder so. Und hier wollen sie selber 2 Tage im Monat das Dorf verlassen dürfen. Ja, hier, scheiße, Mann, Jessica Valenti, Alter, die ist auch immer die immerwährende Bloggerin, meine Fresse. So, the week in patriarchy. Hoping for a better year, but not holding my breath. The new year has already seen disturbing Trump tweets and backlash to Me Too, providing we must keep up the fight. Approving. Sozusagen, hier, wir haben hier so Sachen festgestellt, die wir jetzt nutzen können, um uns jetzt da dran anzuhängen. Das ist die alte Figur, Reaktion auf X rechtfertigt X. Du findest selbst mittlerweile in Schweden, was mehr eine Geisteskrankheit wie ein eigenständiges Land ist, einen überwiegenden Teil der Bevölkerung, die auch MeToo für überzogen halten. Und wenn in Schweden nach jahrzehntelanger Gehirnwäsche durch feministische Programme die Leute immer noch zu dem Schluss kommen, dass es aufgebläht ist, dann zeugt es davon, dass dieser ganze feministische Narrativ langsam dabei ist zu sterben. Und auf dem MeToo-Hügel wird das passieren. Wenn nach und nach herauskommt, wie oft etwas an den MeToo-Anschuldigungen nicht dran war. Punkt, liebe Valenti. Das ist der Anfang von eurem Ende. Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das doch für die Leute echt einfach schade sein muss, wenn sie nichts mehr irgendwie sich zu beschweren haben, ne? Man würde meinen, dass die irgendwie wollen, sich nicht über Dinge zu beschweren, ja, sondern so halt wirklich mal so Dinge positiv wie möglich sehen, ja. So, aber nee, nö, die gehen ja freiwillig raus und suchen nach Zeug, dann finden sie nur irgend paar Krümelchen und sagen, hier, Kaffeesatz hat gesagt, ist Patriarchat. Ja. CES kicks off with no lead women speakers or code of conduct. Keine Also, Frauen da. das Jo. ist jetzt schon eine Reuters-Meldung wert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine führende Presseagentur auf der Welt. Und die hält es für eine Nachricht, wenn die Consumer Electronics Show in Las Vegas beginnt, ohne dass Frauen in der vorderen Reihe stehen bei den Sprechern. Und das gibt auch keinen Code of Conduct. Also Verhaltensregeln, die dann auch das Übliche, ne? Man darf Frauen nicht angucken, man darf mit Frauen nicht sprechen, man darf Frauen und den ganzen Kram niemanden missgendern und so, sowas steht dann da immer drin. Vor allem, weißt du, beim CES geht es überhaupt nicht um Leute, nicht mal. Es geht um einfach nur Consumer Electronics, okay? Ja, aber da haben die doch Goofbabes und Ja, aber das Männer, sind Leute, die die sich aber die nicht machen. Goofbabes angucken und. Ja, aber Boost-Babes hat doch jeder. Slutworks sind doch die Boost-Babes von den Das ist Feministen. in fucking Las Vegas. Was erwarten die? Ich meine, also. Aber es ist ein sehr guter Punkt, dass das eine News wert ist, dass es keinen Code of Conduct gibt, weil Code of Conduct steht dafür, dass eine Organisation von den Kulturmarxisten infiziert ist und dass es da eine Machtergreifung dann gibt oder halt noch nicht stattgefunden hat. Das ist alles, was Code of Conduct heißt. Weil entweder du hast Gesetze oder du hast merkwürdige Bürokratie, die sich dazu eignet, Menschen ihre Rechte zu verwehren. Das war's. Ja, also die fragen die ja hier auch, warum haben sie keinen Code of Conduct? Und die Antwort ist ganz irre, nämlich also alles, was verboten ist, ist auch bei uns verboten. Irre. Also fand ich sehr erheiternd. Also mir, wenn es nicht so weit wäre, würde ich das Ticket für die CES kaufen, einfach nur, weil ich das gut finde. Das hier ist ein interessanter Artikel im Spectator. Und hier hat sich jemand die Mühe gemacht und hat sich verschiedene Aktivisten angeguckt. Und es geht hier um die Probleme mit den Aktivisten. Und ich muss nur kurz meine Stichworte raussuchen. Einen Augenblick. Also bei den Climate Change Aktivisten, also bei den Klimawandel Aktivisten, es ist wichtig, dass man sozusagen in diesen kleinen Stamm, in diesen Tribe aufgenommen wird. Und das Erste, was man machen sollte, laut unserem Jamie Bartlett, ist verschiedene Worte zu verwenden, wie intersektional, cis, soziale Lizenz, oder du wirst halt nicht aufgenommen. Also du musst bestimmte Schlagwörter verwenden. Und was du auch akzeptieren musst, ist, dass Klimaschutz und Kapitalismus nicht miteinander vereinbar ist. Zwar haben wir seit Jahrzehnten für jeden Dollar brutto, der von der Wirtschaft erwirtschaftet wird, überall auf der Welt immer weniger CO2, was produziert wird. Aber bei den Aktivisten hier ist es ein Dogma, dass Klimawandel und Kapitalismus nicht miteinander kompatibel sind. Und was auch wichtig ist, dass man Hierarchien hassen muss und dass Kapitalismus halt oppressiv ist, also unterdrückend und oder patriarchalisch. Und ich weiß, dass ich oftmals das Wort Marxismus irgendwo dran baue, um was negativ darzustellen. Und Kulturmarxismus ist auch die Intention, das negativ darzustellen. Aber nach diesen Informationen, welche Wörter man verwenden muss, könnte man sich dahin schicken und das hier als Ökomarxismus bezeichnen. Könnte man, wenn man das wollen würde. Ob es hilfreich ist im Dialog, sei mal dahingestellt. Das sind doch die Standard-Trotzki-Agitationsmethoden, würde ich sagen. Ja, wortwörtlich. Und im Zusammenhang mit diesem Artikel kann ich euch ein Buch empfehlen. Erik Hofers, The True Believer, der wahre Gläubige. Der geht darauf ein in dem Buch, was Menschen psychologisch dazu bewegt haben könnte, Massenbewegungen wie dem Kommunismus oder dem Faschismus zu folgen. Und das Buch wurde 1951 geschrieben. Das lest euch zumindest mal nur den Wikipedia-Artikel durch, auch wenn Wikipedia selber eine furchtbare Quelle ist. Aber bitte, um dieses Phänomen hier besser zu verstehen, warum das, was in dem Artikel so dargestellt wird, so ist, wie es ist, ist dieses Buch massiv hilfreich. Also, sag den Buchtitel bitte nochmal. The True Believer von Erik Hoffer. Und es ist auch am Ende in den Quellen drin. Es sind auch nicht viele Seiten. Ich habe bisher keine Menschen kennengelernt, die das Buch furchtbar fanden, nachdem sie es gelesen haben. Und das sind nicht viele Seiten, hilft aber sehr, genau dieses Ding besser zu verstehen. Jetzt empfiehlt der Abel auch schon Propaganda hier. Ja, der ja. Abel hier, der will da Leute neu kodieren. Ja, dabei folgen sie doch schon einer Kodierung. Ja, was ist denn da los, Abel? Ja, du hast ja kein Staatsgeld, was dich finanziert. Was kannst du überhaupt? Kulturliberalistische Propaganda. Ja, frei nach Solowinski. Ja, hier, Roundtable über Technik und Politik. Machtkampf auf dem Dancefloor. Yeah. Yeah. Ob Orte des Widerstands, des Eskapismus oder Safe Spaces, Nachtclubs waren von Anfang an politisch aufgeladene Orte. Ja, genau, das waren sie schon immer. Schon immer waren sie. Also, das ist so eine Prämisse, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich hatte immer, als Orte des Eskapismus sind das politische Orte. I don't get it. Und ich muss sagen, ich bin ja älteres Semester, ich habe Techno so in meinen 20ern bis 30ern so als Bystander miterlebt und fand es eigentlich, also das war vor allem Drogen, meiner Meinung nach. Also, ja, aber wenn 2017 Rassismus und Misogynie den öffentlichen Diskurs vergiften, fordert die politische Großwetterlage auch von der Clubszene ein neues Bewusstsein und eine klare Haltung. Merkt ihr, woher der Wind weht? Ja, ne, das ist hier, weiß Bescheid, ne? Aber hier, Groove. Männer müssen nicht euer Publikum sein, Männer sind tot. Männer sind fertig. Ja, Groove hat die Berliner DJ Sarah Farina, den Boiler Room Berlin Kurator Michael Stangl, die Queerparty-Veranstalterin DJ Anna Lind und The Black Madonna aus Chicago gefragt, wo die politischen Konfliktlinien im Nachtleben derzeit verlaufen. So, das. Und ich werde einfach mal so ein paar Sachen vorlesen, die Leute da gesagt haben. Den ganzen Artikel, das sind 5 Seiten, das ist ewig lang, aber so ein paar Sprachfiguren sind wirklich grandios. Also, dank Social Media weißt du heute, welche deiner Freunde Nazis sind. Das war ein echter Augenöffner, besonders in Amerika, wo wir mit Trumpism und dem Aufstieg des offenen weißen Nationalismus umgehen müssen. Klar, den Versteckten gab es immer. Amerika ist auf weißem Suprematismus aufgebaut worden. Doch plötzlich kommt man mit Leuten in Kontakt, die öffentlichen Hakenkreuze tragen. Auch in der Techno-Szene. Und also Techno-Szene, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich mir das so angucke, das sieht eher aus wie Normie-Dancefloor-Charts-Partys. Ja, weil gerade bei den Teilnehmern in der Szene, also da spielt die Politik nicht unbedingt so eine Rolle, obwohl es schon Unterschiede gibt. Es gibt halt schon so Grüppchen, die sich bilden und die mischen sich halt nicht unbedingt. Aber zu politischen Streitereien kommt es da nicht unbedingt. Aber ich meine, wenn wir hier über Techno-Partys reden, wie es ja vorhin schon gesagt wird, da geht es halt um Drogen, ja, und die machen halt teilweise auch ein bisschen aggressiv, ja, und ziehen halt vielleicht auch teilweise ein bisschen aggressiveres Publikum an, aus allen Spektren. Hey Leute, kennt ihr das System des Technokapitalismus, das da rechts eingeblendet ist, so als nächster Beitrag, so bei Popular? Technokapitalismus, so läuft der Tanz ums große Geld. Ja, also wenn du Techno kaputt machst, dann machst du Rassismus, Sexismus und Kapitalismus kaputt und kannst Technomarxismus aufbauen, was voll gut ist, ja, und voll fürs Volk und so. Und nicht für Nazis. Ich finde es gut, dass der Techno endlich erwachsen wird und dass der Techno nicht nur ein reines Vergnügen ist, sondern dass man sich auch zu Konzepten wie Safe Spaces bekennen soll. Ja. Und dass ja generell Eskapismus nur ein neurochemischer Trick ist. Und ich finde es gut, dass endlich die Techno-Szene erwachsen wird und für progressive Werte einsteht. Und es gibt kein Kulturmarxismus. Genau, ich finde auch, wir bräuchten staatlich finanzierte Pornos, aber nicht nur Pornos, da arbeiten ja Leute schon dran, sondern staatlich finanzierter Techno. Ja. Wir brauchen staatlich finanzierte Raves mit staatlich finanzierten DJs, die staatlich finanzierte Acid-Trips veranstalten. Ja. Das brauchen wir, weil der Staat ist dein Freund. Ja. Mhm. Eine Party ist eine Zusammenkunft von Menschen. Warum können sie nicht die Bedingungen ändern, unter denen sie zusammen feiern? Weil die Männer an der Macht sind. Es geht um Machtverhältnisse. Solange dieselben weißen alten Männer das Sagen haben, wird sich in der Welt nichts verändern. Wenn die Leute nicht reflektieren und fragen, welche Hautfarbe habe ich, wo komme ich her? Anders können sie kein Bewusstsein für ihre Privilegien entwickeln. Es ist wichtig, mehr Frauen und POC in Machtpositionen zu bringen. Wenn mehr Frauen, POC, Women of Color und alle anderen Kombinationen die Verantwortung übernehmen, wirst du erleben, wie sich die Dinge auf einer tieferen Ebene verändern. Wenn ich aber eine Sache in der Dance-Music glaube, dann, dass die Männer das nicht zulassen. Sie werden ihre Reihen schließen. For sure. Weißt du, ich will jetzt wirklich, dass so Leute rausgehen, so Feministinnen rausgehen und einfach auf dem Dancefloor so bei lauter Musik irgendwie was von keine Ahnung, Progressive Stack und Intersektionalität Leuten erklären wollen. Weißt du, so selbst wenn sie gehört werden, sind die Leute da meistens so zugedröhnt, so mit LSD oder sonstigem Zeug, so MDMA, keine Ahnung. Ja. Und auch auf einem Techno, da bist du dich mit auf einem Goa-Partys LSD. Techno ist eher Amphetamin und MDMA. Ah ja, super. Ja, der Abel kennt sich aus. Ne? Abel, hier hat ein Privileg. Techno oder Elektro oder die Goa-Party im Wald. Ist doch alles, es ist auch gar nicht so, dass irgendwie... Ja, aber ein Hardstyle-Rave im Wald ist was anderes wie eine Goa-Party. Also okay. Du musst dir dessen schon nicht bewusst werden, ja. Wir müssen es ja hier so ein bisschen allgemein halten, ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass gerade diese Szene, die ja an sich schon sehr inklusiv ist, außer jetzt irgendwelche Happy-Hardcore-Leute oder so, okay, ja. Gerade da ist es vollkommen egal, ob du ein Männlein bist, ob du ein Weiblein bist, ob du Metall hast oder ob du dich, wie du aussiehst, wie du gekleidet bist. Gerade in der Szene ist das immer vollkommen egal. Ich erinnere mal an die Love Parade, ja. Ich finde es wirklich traurig, dass sich gerade in so einer Szene drüber beschwert wird. Und gut, ja, ich meine, wenn wir jetzt über die Standardparty reden, hier Chart im Oberbayern, keine Ahnung was. Okay, ja, da würde ich sogar zustimmen. Da sind die Männer einfach nur scheiße drauf und die Frauen sind halt okay. Sage ich jetzt einfach mal nichts. Ja, da könnte man sich drüber beschweren, aber sich über sowas zu beschweren, ich weiß nicht. Hey, ja, aber das ist doch auch wieder eine Subkultur. Und dann tauchen auf einmal Leute auf und sagen, er ist schon schön hier, aber wäre doch schade, wenn deiner Party hier Sexismus zustoßen würde. Deswegen machst du jetzt mal schön, was wir dir vorschlagen. Dann wird alles gut. Hey Leute, aber hey, wie wäre es, wenn man anstatt sich, also wenn man schon auf Szenen zugehen will und ihnen irgendwie dann so Wissen beibringen, obwohl das irgendwie schon von Anfang an nicht funktioniert, weil das eine Eskapismus-Szene ist, so. Warum geht man dann nicht in die schwulen Szene rein, in die Szene, in die Subgruppe von Leuten, die sich gegenseitig freiwillig AIDS geben und klärt die nicht auf, dass das irgendwie nicht so ein Ding ist, was man tun sollte? Oder ist das dann irgendwie nicht so gut, weil das ja hier so progressiv und so ist eigentlich, wenn man das so macht oder keine Ahnung. Weißt du, aber das ist auf jeden Fall ein Nicht-Problem, das einfach wieder beschworen wird, weißt du. Und da kann man jetzt wieder alles drauf projizieren. So. Wenn man will, ja. Aber ich finde meinen Lieblingssatz halt leider irgendwie gerade nicht. Das ist zu lange alles. Es ist unglaublich, wie viel diese Leute schreiben, ne? Ja, das so. Ist ein Interview, das ist eine Interviewverschrift. Ah, okay. Aber im Endeffekt sagt einer der Teilnehmer halt, wie alles ist auch die Dance Music von der Kolonisation irgendwie betroffen gewesen oder so. Wirklich so, was? Die Dance Music ist von der Kolonisierung betroffen. Das verstehe ich einfach nicht. Meinen die damit, dass weiße Menschen schwarze Musik hören oder was? Nein, ich habe schon zu einer Zeit Elektromusik gehört, wo ich wirklich sagen kann, da war man in der Minderheit und musste sich einiges anhören. Ja, gut, ist jetzt schon eine Weile her, aber da halt die Standardsachen, es wiederholt sich doch dauernd, was ist los? Und ein paar Jahre später wurde es Mainstream und alle haben es auf einmal gehört. Gut, und dann kamen irgendwann diese komischen Gesangsstimmenverzerrung und seitdem ist ja eh alles scheiße. Aber ich habe den Satz gefunden. Dance Music hat wie jeder andere Ort. Was hat das mit Ort zu tun? Was? Nichts? Dance Music hat wie jeder andere Ort auf dem Planeten Kolonialisierung erfahren. Ja. Weiter? Ja klar, ja. Ja, natürlich. Ja. Genau, weil das muss ja, ne? Ja, Dance Music ist ein Ort, ne? Muss man wissen. Das ist irgendwo in Afrika, ist das. Klein Dance Music. Was ich auch noch sehr interessant fand, war, der Erfolg der Musik ist zurzeit auch ihr Untergang. In einer kleineren Community waren die Diskussionen greifbarer. Clubs haben als soziale Orte funktioniert. Da fand mehr statt als nur Partys. Nachbarschaftsaktivismus. Menschen bildeten sich politisch. Was? In einem Club. Bildeten sich Menschen politisch. Oh, ist zwar ganz schön laut, aber ich lese gerade Marx. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Stell dir mal vor, du bist einfach im Club und jemand kommt zu dir und will dir irgendwie erklären, wie Bell Hooks eigentlich schon recht hat und Marx eigentlich voll toll ist und wir brauchen Kulturmarxismus und du einfach so, was? Ja, aber es gab doch auch Rave gegen Deutschland oder wie das hieß. Also, dazu fällt mir auch noch was ein. Ich war ja mal in San Francisco für eine Weile. Und wir waren da auch in so einem Club und die haben da Spenden gesammelt für ein Legal Defense Fund, weil die nämlich ständig Probleme mit den Nachbarn hatten, dass die da wegklagen wollten und so. Weil es halt viel zu laut war und die Leute irgendwie zweimal im Block gestanden haben. Einfach Techno. Mann, was als nächstes? Was kommt als nächstes? Keine Ahnung, Kindergärten sind unterdrückend und die Keimzelle des Faschismus. Also für mich war die Speerspitze eigentlich erreicht als hier mit Warhammer. Da hätte ich echt nicht dran geglaubt. Nee, das kann man doch, Mann, das kann man doch kommen sehen, Mann. Alter. Natürlich. Da, wo Kerle kondensieren, kommen Feministen und machen es kaputt. Das ist einfach schon ein Gesetz. Das muss so sein. Ja. Keine Ahnung, Alter. Ja, ich denke, das war es jetzt über den Dancefloor. Aber ihr seht, es gibt nicht nur. Es gibt in Deutschland keine SJWs, um jemanden zu zitieren. Schweizer Tierschützerin! Zoos? Inakzeptabel. Früher steckte man Schwarze auch in Käfige. Geil. Marsaffe. Ja, Luft. Ja, inakzeptabel. Mann, ja, Mann. Da atmete auch so. Nein. Diese Autorin und Tierschützerin findet, die Milchwirtschaft gehört verboten. Wir diskriminieren Tiere wie früher Homosexuelle und sowieso. Die Gesellschaft begeht einen Massenmord. Das Interview mit der Antispeziesistin Virginia Marcus, die mit ihrer radikalen Aussagen für Aufsehen sorgt. Ja, cool. Ja, ha, cool. Ja. Muss nicht sein. Nein. Was ist das für eine App, die ich mir da holen kann? Kann ich damit irgendwie Tiere schützen? Ja, das ist so ein Knopf, da drückst du drauf und alle Tiere werden einfach dann freigelassen und alles ist schön. So wie bei Planet der Affen. Genau. Also ich bin mir ganz sicher, dass man vollkommen ohne tierische Produkte oder Produkte, die in Tierversuchen irgendwie versucht wurden, so aussehen kann. Sag mal, da kommt jemand in so eine Sache rein wie Ernährung und fängt an, allen zu erklären, wie es eigentlich laufen muss, und sie trägt Hoop-Earrings und dickes Make-up. Sie sieht doch total natürlich aus. Anitas kleine Schwester. Die sieht total natürlich aus, okay? Dieser Lippenstift ist ihre natürliche Lippenfarbe, das weißt du gar nicht, du vermutest nur Sachen, ja? Also hier, es ist wieder toxisch und maskulin. Da würde ich aber irgendwie schon Geld draufsetzen, dass das Lippenstift ist, aber gut. Ja, du darfst das Potenzial von Aktivismus als quasi Dating-Plattform nicht unterschätzen. Das nutzt die aus, das Potenzial. Ja, es ist ein ziemlich gutes Potenzmittel, einfach mal so sozusagen hier, ja, smash the capitalism, so, weißt du Bescheid, ne? Reformierten Frutaria oder was? Die ist aus der Schweiz, die heißt bestimmt Antonia Sarkisli oder so. Zoos, inakzeptabel. Früher steckte man Schwarze auch in Käfige. Ja, cool, Leinen für Tiere, wenn man mit denen irgendwo hingeht, sind auch verboten, weil früher hat man Leute an Leinen gesteckt, damit die nicht wegrennen. Ja, jetzt ist es verboten. Ja, okay, keine Ahnung. Räume, das Konzept von einem Raum ist verboten, weil es Gefängnisse gibt und da Leute drin gefangen sind. Ja. Also ich war vor 10 Jahren oder so, oder keine Ahnung, wie lange das genau her ist, 7 Jahre, in Berlin im Zoo und habe da den guten Knut besucht. Das ist dann in der Pfütze ertrunken, dieser Spaß. Ja, aber das hat mich so abgeturnt, dass ich auch sagen würde, also Zoos in der Form, wie wir sie heute haben, vor allem diese historisch gewachsenen, finde ich auch nicht gut, weil die Tiere da alle Hospitalismus haben, auf und ab tigern im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und da finde ich so Konzepte wie diesen Burgers Zoo in Holland oder so schon interessanter, wo die Tiere wenigstens so ein bisschen Freiheit haben und halt nicht ständig eingesperrt sind. Aber insgesamt wäre ich auch eher für Reservate und sowas als für Zoos. Ja, schon, okay. Da kann man sich aber gern drüber separat unterhalten. Aber nicht, weil man früher in Käfigen auch Schwarze gehalten hat, sondern weil ich einfach irgendwie glaube, dass man Tiere durchaus angemessen behandeln sollte. Es sollte einfach in Zoos keine Gehege mehr geben und wenn dann die Raubtiere irgendwie auf dich zukommen, dann musst du einfach mal dich dekolonialisieren oder so. Du musst dem Tier sagen, dass es ein Privileg hat, ja. Ich fange ganz gut mit den meisten Katzen. Ich hätte jetzt nicht so viel Angst. Das ist ja eh auch nur ein Klischee, dass Raubtiere irgendwie was mit Raub zu tun haben. Nur weil ein Hund nicht sprechen kann, sind wir ihm nicht überlegen. Wir behandeln geistig Behinderte auch nicht schlechter, nur weil sie vielleicht nicht sprechen oder einen tieferen IQ haben. Wenn wir zum Beispiel eine 19-jährige Autistin sind, dann können wir nicht heiraten in manchen Fällen. Das wäre zum Beispiel ein Fall, wo die Rechte von Behinderten eingeschränkt werden, wegen dem niedrigen IQ. Deswegen sind bei Hunden die Rechte noch weiter eingeschränkt wie von 19-jährigen Autistinnen. Ja, weißt du, so, das ist eigentlich so eine Position, die kann man nur als Scherz meinen. Einfach nee. Nee, das weißt kann du, man früher schon. Steckte man. Man kann eigentlich alles also darauf zurückführen. Als Plattform für Selbstdarstellung und als Plattform, um Gelder einzusammeln oder Aufmerksamkeit. Das ist halt aber ein absolutes Non-Sequitur. Zoos, inakzeptabel. Früher steckte man Schwarze in Käfige. Ja toll, das kannst du auch mit allem sagen, keine Ahnung. So schwarze Menschen, die jetzt existieren, früher gab es auch schon Schwarze, ja, so, keine Ahnung. Was willst du uns sagen, OPEX? Ich will gar nichts sagen. Ich will, dass die Leute um mich herum aufhören zu reden und anfangen, was zu sagen. Jan Leber schlägt im Chat Zoos für Menstruierende vor. Das ist vielleicht eine Idee, dass man so Themen kombiniert. Wir hatten ja doch schon Frauenabteile in der Zeitung. Wir haben doch schon mal so Feministinnen gehabt, die da so Zoos für Männer vorgeschlagen haben. Ja, das wäre ja gut, ne? Ja, keine Ahnung, Alter. Flüchtlingskosten, jetzt mal hier, tolle Überleitung. Warum die Bürgerversicherung kommt? Ui, okay. Ui, nein. Die Berichterstattung hatte gestern Abend in den Nachrichten einen geradezu jubelnden Tenor mit Mitgliederrekord der Krankenkassen. Was weniger deutlich gesagt wurde, es ist ein Rekord an nicht zahlenden Mitgliedern. Und der kostet viel Geld, Ja, und der kostet viel Geld, wie das so ist, wenn man hemmungslose Einwanderung in die Sozialsysteme zulässt. Auf der Achse wurde das Problem schon vor einem Jahr beschrieben. Ja, so. Ja, der nächste Absatz ist eigentlich interessant. Nein, ist er nicht, okay? Nee. So, jetzt, ich breche das Format auf, ja. Ich subversiere Anforderungen an mich. Ende 2016 wurde heimlich, still und leise beschlossen, dass die medizinische Versorgung von Flüchtlingen aus den Ersparnissen der gesetzlichen Krankenversicherten, der sogenannten Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, bezahlt werden soll. Also so zusammengefasst, die Leute, die nicht eingezahlt haben, bekommen, und die Leute, die eingezahlt haben, haben weniger, was sie dann für sich bekommen könnten. So. Das Ganze erfolgte gut getarnt unter dem Deckmantel Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen. Ja, okay, wow, Alter, das ist schon echt krank. Nee, ich weiß nicht. Zitat daraus: Den Einnahmen des Gesundheitsfonds werden im Jahr 2017 einmalig 1,5 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt. Mit diesen Mitteln werden einerseits Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherungen aufgrund der gesundheitlichen Versorgung von Asylberechtigten finanziert, bei erfolgreicher Integration in den Arbeitsmarkt und der damit perspektivistisch zu erwartenden Mehreinnahmen handelt es sich dabei um vorübergehende finanzielle Auswirkungen. Ja, wer glaubt sowas? Ja, also ich, Ding, also ich glaube das. Ich glaube das. Die haben das Gesetz bestimmt schön formuliert gehabt und alles schön aufgeschrieben. Das sieht toll aus, also ist es toll. Aber nur ein Jahr krank werden, verstehst du? Nur 2017. 2018, 19 nichts mehr krank. Ja, und dann nur noch arbeiten bis zum Schluss. Mhm. Ja, und dann wirst du ja wirklich schon darauf vorbereitet, richtig durchzupauken, ne? Wenn du irgendwie schon so eine tolle Geste zugestreckt bekommst, die nur für dich da ist. So, keine Ahnung, könnte man das Geld nicht besser anlegen, frage ich mich. 1,5 Milliarden Euro, da kann man schon ziemlich viel mitmachen, glaube ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, bei diesen Themen, das mit dem Gesundheitssystem, dass da einfach sehr viel querfinanziert wird, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Hier wird im Endeffekt eine Rücklage, die für was anderes irgendwann mal gedacht war, aber aufgrund veränderter Rahmenbedingungen nicht abgerufen wurde, für etwas anderes zweckentfremdet, in Anführungszeichen. Ja, Zweckentfremdung, ich meine, dass die Sozialsysteme bekommen das Geld und haben dann ja eine Eigenregulation, in der sie das verwalten können, wie die das machen wollen, zusätzlich zu Gesetzen, die da eingreifen natürlich. Also ich würde das gar nicht so sehr werten, außer dass man halt sagt, gut, es sind viele neue Leute in das System gekommen, die das System nutzen und nicht einzahlen oder noch nicht einzahlen, wie auch immer. Und deswegen wurde das Geld, was anderweitig nicht benötigt wurde, dafür benutzt. Einmalig, ja. Also... Ja. Ich weiß nicht. Ja, cool. Das heißt, es noch halt nicht einzahlen. Also wenn es da um den subsidiären Schutz geht, dann werden die das nie bezahlen. Ne? Also dann sind die in ein, zwei Jahren wieder weg. 1,5 Milliarden ist jetzt auch im Gesundheitssystem natürlich eine stolze Summe, aber ja, ist auch nicht so viel. Ja, also wie gesagt, wenn das nichts mit Flüchtlingen zu tun hätte, hätte sich keiner dafür interessiert. Einfach die mit. Naja, also das ist ja ein bisschen, wenn das nichts mit Flüchtlingen zu tun hätte, wäre das nicht passiert. Also, ja, wenn du mal überlegst, also wie gesagt, viel Druck da um aufgebaut wird. Milliarden. Das ist die Gesamtbelastung von den Flüchtlingen für das Sozialsystem ist natürlich sehr viel höher. Aber gut, das ist so. Das weiß ja jeder Mensch. Und irgendwoher muss es gezahlt werden. Und da haben die jetzt halt was genommen, was anderweitig nicht abgerufen wurde. Ist eigentlich okay. Ja, aber so Liquiditätsreserve bedeutet ja schon so ein bisschen, dass es irgendwie der letzte Rest, der noch unten irgendwo versteckt ist im Safe. Das ist so das Geld, was du unter dem Kopfkissen hast, so und als eigene private Bank. Und uns gehen ja auch Gewinne verloren, weil die 1,5 Milliarden hätten ja sonst weiter irgendwo angelegt gelegen, nehme ich an. Ja, also ob das alles wirklich so ist, dass es wirklich sich dabei um Geld handelt, was auf einem Konto rumliegt, das ist meistens alles mehr so im Fluss mit den ganzen Konten bei denen. Also ich will dir gar nicht widersprechen, nur es ist halt nicht wirklich so toll, so wichtig. In, in, interessant ist ja auch, dass im Zuge von dem Gesetz Leistungen für Psychiatrie und psychosomatische Behandlungen zurückgefahren worden sind. Und ja, in den Psychiatrien weniger Leute eingestellt hast, die auch weniger Geld bekommen. Und dass du ja bereits jetzt schon in den Psychiatrien so eine Drehtür Sache hast, wo die Leute reingehen, mit einer Krise wieder rauskommen, draußen keinen Arzt finden, um längerfristig an ihren, sagen wir mal, an ihren Problemen zu arbeiten und dann halt immer wieder krank werden. Und mit dem Gesetz hat man halt auch dafür gesorgt, dass psychosomatische Leistungen noch schwieriger sind zu erhalten. Also genau, deswegen würde ich sogar sagen, wenn es so ist, wie der Mars es vorhin gesagt hat, wenn da tatsächlich das Geld nur auf dem Konto rumliegen sollte, was ich ja nicht ausschließen kann, dann könnte man ja sagen, okay, wenn das nicht abgerufen wird und 1,5 Milliarden wird in dieses Programm gesteckt, warum wird dann nicht noch mehr aus dem Topf rausgezogen und wird da reingesteckt, was der Ebel gerade erwähnt hat? Weil da fehlt das Geld ja anscheinend in der Zuweisung. Ja. Ja, es gibt ja auch immer mehr Leute, die unter psychischen Problemen leiden und damit auch dann zum Arzt gehen, weil die Gesellschaft heute halt so ist, wie sie ist. Ja. Ja. Aber jetzt mal hier weiter im Programm, denn es gibt ja wisst Bescheid, ne? Strahlung. Denk, X-ray. Bevor du sprichst, Junge. Es gibt so Strahlung, ja, und damit kann man feststellen, wie alt jemand ist. Und das könnte man verwenden, um das Alter festzustellen, wenn die Dokumente nicht vorhanden sind, ne? Und ein Großteil der Leute sind halt dafür so. Ja, aber wer hat das nicht Faschismus? Also, außer Jutta Ditfurth, die hat heute, was hat sie getweetet? Das wäre wie das Sterilisieren in den Konzentrationslagern oder irgendwie sowas. Genau, das ist genau dasselbe. Völlig irrsinniger Vergleich über die Nazi-Zeit. Wir machen doch schon sowieso Fotos von den Leuten, wenn sie hier ankommen. Es gibt Datenbanken, okay? Warum nicht einfach einen weiteren Informationspunkt hinzufügen? Darf ich mal direkt das Thema auf eine andere Ebene heben, weil eine Sache stört mich an der Diskussion schon die ganze Zeit. Wir reden hier von Röntgen. Röntgen schädigt den Körper nachweislich und ist deswegen eine Körperverletzung nach deutschem Recht. Und das ist schwierig, jemandem eine Körperverletzung abzuverlangen. Meine Frage wäre, da gibt es nicht irgendwelche anderen Tests, die nicht solche Auswirkungen haben? Nö, das hat der Herr Palmer doch sehr schön formuliert. Wer keinen Pass beibringen kann und sich weigert, diese Untersuchung über sich ergehen zu lassen, weil auch eine Blutprobe bei der Polizei ist im Grunde genommen eine Körperverletzung. Die wird mir auch zugemutet, wenn ich irgendwie nach Alkohol stinke, weil ich mir gerade eine Flasche Wodka übergekippt habe beim Einkaufen, wenn die mich anhalten, im Zweifelsfall. Also, Ja, also gibt es, meine erste Frage bei dem Thema wäre, gäbe es nicht eine nicht-invasive, nicht-körperverletzende Maßnahme, das festzustellen? Weil wenn wir halt über das Röntgen reden, da ist die Diskussion meiner Meinung nach halt sehr schwierig, weil wir reden über eine Körperverletzung und da ist für mich persönlich halt die Barriere sehr hoch, dass da überhaupt... Aber du weißt schon, dass die Strahlungsdosis von so einer Röntgenuntersuchung halt unter dem liegt, was passiert, wenn du einen längeren Flug antrittst, ne? Ja, aber weißt du, das ist wir reden hier von einem Richtwert, der festgelegt wurde und wenn irgendwer festlegt, dass das 10.000-fache der Strahlung immer noch sicher ist, dann... wäre das ausgehebelt und deswegen sage ich ja nur für mich persönlich, ich würde halt erstmal gucken, wenn wir über dieses Thema reden, versuchen, also ich bin beispielsweise dafür, dass man das Alter nachweisen sollte, allerdings auf eine Art und Weise, die nicht Röntgen oder irgendwas anderes unbedingt mit einschließen soll, weil das einfach eine zusätzliche rechtliche Hürde ist. Wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, das durch eine Blutentnahme festzustellen, was hältst du davon? Ja, wenn es einen Weg gibt, dass es keinen Eingriff gibt. Ja, ich sag mal, ein Foto von der Person zu machen, ist ja schon ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Ja, aber das wäre was ich sagen würde, das muss man in Kauf nehmen. Ja, aber Röntgen, gut, Blut abnehmen ist schon wieder was anderes, weil es gibt ja medizinische Untersuchungen, die standardmäßig durchgeführt werden sollen. Da wäre meine Frage, warum ist da nicht die Prozedur zur Altersfeststellung dabei? Also wie gesagt. Ich meine, das Argument verstehe ich ja schon, aber so, wenn du beim Militär bist, ja, dann wird dir bei der Untersuchung an den Sack gefasst, ne? Und das ist ja schon irgendwo, das ist nicht so gesundheitlich muss sein. Ja, eine andere Sache, da ist es wieder was anderes. Ich fand es aber auch, ja, weil du, das ist ja nicht invasiv. Invasiv wäre, wenn er in dir herumpulen würde, sage ich mal vorsichtig. Oh, Aber so ein Röntgenbild, so eine Aufnahme, ja, natürlich bekommst du da Strahlung ab, aber wie gesagt, das ist halt wirklich komplett zu ignorieren. Das hat überhaupt keinen Sinn. Naja, das stimmt nicht. Das kann durchaus einmal zu viel sein irgendwann. Das ist nicht die Frage. Ne? Aber ich weiß nicht, also wir bieten auf der anderen Seite der Tür ja auch was dafür. Ich meine, es gibt ja auch ganz viele andere Methoden, sowas festzustellen, die sind mir nur nicht bekannt und das ist mir halt bei der Diskussion aufgefallen. Es geht immer um das Röntgen und Röntgen ist halt wirklich so eine juristische Spitzfindigkeit, die Diskussion kompliziert, unnötig und deswegen... Also hier hat jemand im Chat hat jemand Ultraschall vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das geht und ich weiß nicht, ob das müsste ja weniger invasiv sein. Also ob Ultraschall jetzt als Körperverletzung zählt, die genehmigt werden muss, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, generell bin ich der Meinung, eine Altersfeststellung ist sinnvoll, allein aus administrativen Zwecken. Und es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das festzustellen und auch darüber zu reden, ohne die Diskussion halt direkt mit diesem Röntgen für viele Personen, die, denke ich mal, meiner Meinung sind. Ja, Altersfeststellung ja, aber Röntgen nee. Dazu sollte man nicht eine Person zwingen dürfen. Das ist einfach so eine, das ist einfach so ein Prinzip, was nicht überschritten werden sollte, meiner Meinung nach. Es geht einfach nur um Aufwendigkeit, okay? So, man hat schon irgendwie... Vielleicht kann man Menschen miniaturisieren und sie in so ein U-Boot tun. Dann injiziert man die dem und die fahren dann bis zum Gehirn und gucken nach. Ja. Oder du fragst ihn einfach, wie alt er sich fühlt und dann sagt er dir das und dann fertig. Ja. Aber ja, die Papiere, das ist halt das Schwierige, ne? Und das Alter festzustellen, dann selbst wenn die Papiere da sind, kann ja auch gefälscht sein. Ja, also. So schwierig ist es auch nicht. Man will es halt nur nicht machen. Also. Ja. Wieder mal eine Überschrift aus der Abteilung. Nein, doch. Oh. Hier wird übrigens auch die Studie erwähnt, auf die sich die Kahane neulich bezogen hat, als sie davon gesprochen hat, dass antisemitische Inhalte in deutschen Schulbüchern vertreten sind. Die Studie wird ganz unten verlinkt und dafür ein Daumen hoch. Das ist mal eine Studie, die man erwähnt, auch direkt verlinkt, finde ich klasse. Ja, in dem Artikel geht es halt darum, dass man eine nicht repräsentative Umfrage gemacht hat mit ein paar Menschen, die einen Hintergrund haben, der eher muslimisch verortet ist. Und man hat die mal abgeklopft auf ihre Einstellung zu Juden oder zu Israel. Das sind die einen oder anderen merkwürdigen Angaben zustande gekommen. Und man kann zwar mit dieser Studie nicht unbedingt aussagen, wie hoch der Prozentsatz ist, aber die Studie ist ein wichtiger Indikator für, dass man da mal mehr danach guckt, wie sich das denn da verhält. Und die haben auch darauf hingewiesen, dass das nicht unbedingt so war, dass jetzt die Befragten drauf versessen waren, ein negatives Bild von Israel zu haben. Aber zum Beispiel in Syrien hast du halt, wenn du Adolf Hitler im Schulbuch dran nimmst, geht man halt eher auf den Krieg ein und darauf, dass es ein starker Mann war und das mit dem ganzen Konzentrationslagern, das wird halt nicht unbedingt deutlich behandelt. Und wenn man das nachholt, wenn man dann in Deutschland ankommt und hier seinen Deutschkurs holt, dann ist die Einstellung auch etwas anders. Also oder lässt sich einfacher verändern oder der Wahrheit annähern, so oder der Realität. Und das Ding ist halt, dass halt so ein antijüdisches, antisemitisches Grundhaltung ist halt im Mittleren Osten halt sehr weit verbreitet, weil es halt oftmals auch von Regierungsinstitutionen halt auch oft genommen wird, weil der Krieg in Syrien ist natürlich nur von Israel verursacht und nichts hat mit nichts was zu tun. Weder Iran noch Saudi-Arabien haben eigenständige geopolitische Interessen. Türkei natürlich auch nicht. Und irgendwer muss ja schuld sein. Und es können ja nicht die anderen Muslime sein, sondern es muss ja von außen kommen. Und wenn man halt dieses Weltbild dann ein bisschen aufbricht, könnte das halt sein, dass diese neuen Informationen, die unsere geschenkten Mitbürger erhalten, dass diese auch in ihre Heimatländer irgendwie ankommen, weil ja viele noch Kontakt zu ihren Heimatländern hat, und dass sozusagen vielleicht, so sich das Weltbild vom Mittleren Osten ein Stück weit dadurch ändern könnte, wie dann die Flüchtlinge hier sozialisiert werden oder an liberale Werte herangeführt werden oder auch darüber aufgeklärt werden, dass in der Geschichte hier und da schlechte Dinge passiert sind. Und ja, darauf geht der Artikel im Detail ein. Und ihr findet den dann in den Quellen. Ist das immer noch Thema? Das hatten wir noch letzte Woche, oder? Ja, die haben jetzt sehr viele Morddrohungen bekommen. Wer, der Sportverein oder diese Leute? Der Sportverein. Oh. Warum denn? Was steht denn da so drin? Gibt es da Beispiele? Ja, weil halt Kopftuch keine Sportbekleidung ist. Und jetzt sind die homophob. Islamophob. Ja, aber es gibt auch das Nike-Hijabi. Ja, naja. Türkische Todeskommandos in Deutschland. Ja, nee, komm. Ja, es gibt halt irgendwie hier und da ein paar Aspekte oder Hinweise darauf, dass starke Teile der türkischen Mafia irgendwie Geld erhalten haben aus der Türkei und dass sozusagen die Stärke arabischer Gangs, organisierter Kriminalität etwas damit zu tun haben, dass man Regierungsunterstützung bekommt und dass es Hinweise darauf gibt, dass man halt Todeskommandos in Deutschland aufbaut für Menschen, die dem Erdogan-Regime kritisch gegenüberstehen. Und ich finde, dass wir uns da als Deutsche keine Meinung erlauben sollten, weil Todeskommandos gab es in Deutschland auch und wir haben einfach nicht das Recht, eine andere Kultur zu kritisieren und wir haben das stillschweigend hinzunehmen, aus Gründen. Weil Eurozentrismus und es geht halt nicht. Ist das die gleiche Geschichte, die wir auch vor ein paar Wochen schon mal hatten, mit dem Vertrauten von Erdogan, der angeblich die Osmanen mit Geld versorgt hat? Genau. Und da ging es um eine gewisse Gesellschaft, die im Millionenbereich Waffen gekauft hat und die irgendwie irgendwohin gewandert sind. So, man nicht so genau weiß, wo. So. Ja, ihr habt ja alle mitgekriegt sicher, dass eure Computer ganz schrecklich in Gefahr sind, weil Intel einen, also ich will mir nicht anmaßen zu verstehen, worum es da genau geht, aber grundsätzlich ist es wohl so, dass durch diese Lücke man in der Lage ist, auf den Bereich des Prozessors zuzugreifen, in dem eigentlich die sicherheitskritischsten Informationen Also ich kann das kurz erklären. Ja, das ist halt so, dass du die Architektur von den CPUs, also von den Chips, ne, von den Prozessoren, die du hast im Computer, in jedem Computer, das betrifft Mac und Windows-Rechner, ist scheißegal, unabhängig vom Betriebssystem, ja. Die Architektur physikalisch, wie sie aufgebaut ist, so wie es gemacht ist, ne, ist halt so gemacht, dass du mit so ein bisschen Code, ja, der wie gesagt Betriebsprogramm unabhängig funktioniert, auf den gesamten Speicher von einem Computer zugreifen kannst und den dann auslagern kannst oder zum Beispiel auf verschiedene Unterspeicher zugreifen kannst und wo du eigentlich nicht hättest Zugriff haben dürfen. Ja. Damit kannst du dann Passwörter in Echtzeit abfangen und ganz viel Info halt einfach klauen, kopieren, nehmen, ja. So. Also ganz konkret geht es bei der einen Sicherheitslücke. Was passiert da gerade? Egal. Es geht bei der einen Sicherheitslücke darum, dass mit der Prozessorarchitektur ganz einfach erklärt, funktioniert es ja so. Der Prozessor, der rechnet die Sachen aus und Windows sagt dem Prozessor, was er rechnen soll. Also muss man sich das vorstellen, man hat die Prozessorebene, wo Prozesse ablaufen, jetzt ganz vereinfacht dargestellt, und eine Ebene darüber ist Windows mit der ganzen Benutzerkontensteuerung und allem anderen. Und es gibt einfach seit ein paar Jahren einen. Was sind das für Geräusche? Ich krieg die gerade. Da vaped der Abel, glaube ich. Das war der OPEX. Ja. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Also man hat zwei Ebenen, man hat die Prozessorebene und man hat die Windows-Ebene. Und die Windows-Ebene, die sagt halt, okay, du bist nicht der Admin, du darfst auf diese eine Datei nicht zugreifen. Und der Prozessor ist so weit optimiert worden, dass er quasi er guckt, was machst du gerade, wenn du zum Beispiel mit der Maus über einer Datei bist und du klickst die Datei an und sie ist gehighlightet, dann denkt der Prozessor, aha, der Mensch ist so langsam, ich probiere schon mal aus, was er gleich machen könnte. Und dann lädt der Prozessor quasi schon diese Datei, bevor du sie angeklickt hast. Dass, wenn du sie anklickst, es schneller erscheint. Also sehr vereinfacht dargestellt. Allerdings, wenn du auf die Datei klickst und dann sagt der, Moment mal, du hast keinen Zugriff auf diese Datei, dann weiß der Prozessor, okay, dann weiß der Prozessor, okay, ich darf die Datei nicht öffnen und öffnet sie nicht, aber im Hintergrund hat er sie ja schon geöffnet, weil er das prognostiziert hat, dass es passieren wird, um es später schneller zu laden. Und die neue Sicherheitslücke kann quasi diese Prognostizierung abgreifen. So. Ja. Ich hoffe, okay. Es ist einigermaßen verständlich. Genau, das ist jetzt detaillierter gewesen, aber es läuft so auf dasselbe hinaus, dass du Betriebssysteme... Es sind zwei unterschiedliche. Genau. Das eine ist mit dem Speicher und das andere ist auf Prozessorebene. Ah, also, okay. Das eine schon richtig gesagt und das andere. Mhm, okay, ja gut, dankeschön. Genau, und der Intel-Chef, der verkauft jetzt die Aktien, kurz bevor Sicherheitslücken bekannt wurden. Ja... Ich meine, 24 Millionen sind kein großer Anteil von Intels wert und ich weiß auch nicht, was der Mann insgesamt besessen hat, aber ich finde es halt schon dreckig eigentlich. Also, wenn er schon davon wusste, abartig. Ja, und die Lösung für diese Fehler, die da jetzt gefunden wurden, sind eigentlich nur, ja, entweder du benutzt es halt weiter oder du holst dir halt ganz neue Chipsätze und das ist jetzt gerade ein bisschen so. Naja, aber es kursiert aber das, auch, dass man das angeblich patchen könne, dass das genau, aber große Leistungseinbußen mit sich bringt. Genau. Dass da Leistungseinbuße so 30% heißt, das kommen soll. Die PC Gamer sagt aber, in Tests haben sie eher 2% beim Spielen. Ja, das zum Beispiel. Es gab halt auch Menschen, die vor einem halben Jahrzehnt schon auf so Sachen hingewiesen haben und irgendwie kommt es jetzt in den Medien. Also ist auch merkwürdig. Also, guck da, so. Werden die 1,5 Millionen Milliarden aus der können wir nicht einfach die Milliarde in den WDR stecken? Hier, das war das, was ich gerade angesprochen hatte. Da hat jemand halt eine Rede drüber gehalten, dass da Sachen nicht so gut sind. So. Vor langer Zeit so. Aber ja, so, was auch immer. Also. Ja, aber Berliner Flughafen, Abel, das ist wichtig. Ja. Das, aber beim Berliner Flughafen finde ich es auch immer relativ lustig. So Großprojekte, da kommt dann der Staat an und sagt, ich will, dass das und das gebaut wird. Und dann geht er zu irgendeiner Firma hin und sagt, geben Sie mir ein Angebot, geht zur nächsten, geben Sie mir ein Angebot, er macht es 10-mal. Und dann hat er 10 Angebote auf dem Tisch. Und dann sagt er zu den Leuten, ihr müsst aber noch 10% günstiger werden. Die Firma sagt, hey, wir haben zwar eh schon total günstig angeboten, wirklich günstiger machen können wir nicht, aber wir bieten es Ihnen nochmal günstiger an, einfach damit wir den Auftrag erhalten und danach einen Nachtrag machen können. Und das ist die ewige Geschichte mit diesen Großprojekten, dass du am Ende eh immer teurer wegkommst und dass Menschen, die dir erzählen wollen, dass ein Großprojekt mit dem Geld umgesetzt wird, was am Anfang bekannt gegeben wird, dass die einfach nur naiv sind. Weißt du was, ich glaube, das BER, das funktioniert als Projekt nicht so richtig, weil da viel zu viele Männer dabei sind. Man braucht einfach feministische Priester-Bloggerinnen, die da hinkommen und da alles abklären, dann passt es. Aber ich meine, weißt du, was war es, 2011 hätte die ursprüngliche Eröffnung sein sollen? Also, vor 7 Jahren. Weil ihr Hengames Schleiertanz nicht gebucht hat, da hat der OPEX schon recht. Ja. Almans Kartoffeln, ey. Fefes Blog. Ja, das fand ich ganz interessant, dass... Das NetzDG hat nicht nur Nachteile, schreibt hier jemand. Und zwar schreibt er aus Irland. Ich lebe und arbeite in Irland. Das Thema NetzDG betrachten meine deutschen, aber auch meine internationalen Freunde, so wie ich hier mit einem lachenden Auge. Die Bundesregierung hat Jobs geschaffen in Dublin. Ein guter Freund von mir arbeitet jetzt für eines der großen sozialen Netzwerke. Die freie Stelle wurde durch das Gesetz geschaffen. Niemand der zuständigen Teamleader, Manager, hat überhaupt den blassesten Hauch eine Ahnung, was das neue Gesetz wirklich bedeutet, außer dass es Ärger bedeuten kann. Die neuen Mitarbeiter haben so gut wie kein Training erhalten und die letzten 3 Wochen nur emsig die Seele baumeln und das Bier nach Feierabend fließen lassen. Denn wie so oft kranken die großen Firmen hier in der Steueroase an eklatanter Ahnungslosigkeit in unvorstellbarem Maßstab. Ich war bereits versucht, mich um den gleichen Job zu bewerben, einfach um mehr Zeit zum Lesen auf der Arbeit zu haben, aber dann biss mich doch wieder das eigene Gewissen. Für Twitter, Facebook und so weiter kann man meiner Meinung nach einfach aus moralisch-ethischen Gründen nicht arbeiten. Auf jeden Fall dankt der irische Staat dem Herrn Maas für neue Arbeitsplätze und die Arbeitnehmer ebenso, denn sie haben ziemliche Narrenfreiheit und wenig Mühe im Job, denn es ist aktuell egal, was sie tun, sofern wie sie im Zweifelsfall einfach Nein anklicken. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass dies ein echtes Problem ist. Andererseits sind wir Exildeutschen hier, weil uns Deutschland mal kreuzweise kann und wir uns amüsieren und wir amüsieren uns köstlich über die jetzige Situation. Das ist die alteingesessene Good-Craig-Attitüde. Von uns, dafür entschuldigen wir uns auch nicht. Macht ihr in Deutschland mal ruhig weiter so, das kommt uns nur zugute. Ja, finde ich gut. So läuft's. Wir gehen doch jetzt einfach alle mal bei Twitter und bei Facebook arbeiten. Wenn einfach jeder angestellt ist, dann braucht keiner irgendwie freie Gedanken haben, weil jeder einfach drin ist im System und das passt. Gibt es dann Mitarbeiterrabatt auf Kommentare, die nicht gelöscht werden? Ja, aber stell dir mal vor, so wirklich so jeder Bürger eines Landes arbeitet bei Facebook, okay? Und dann wäre das doch echt unterhaltsam, so von wegen Meinungsfreiheit und NetzDG und was man sagen darf und was nicht. Das Land heißt dann Landburg oder Faceland. Faceland. Facebookland. Ja. Stadtland, Fluss. Aber in Wahrheit ist es immer noch die Bundesrepublik, weil es gab schließlich keinen Friedensvertrag. Hier geht es um einen interessanten Fakt, dass eine Universität hier dieses BDS-Movement, hier Boycott Israel-Kram, verabschiedet hat als offizielle Resolution und man sich dann angeguckt hat, wie viele der Studenten denn tatsächlich das für eine gute Idee halten und irgendwie die Zahl sehr gering war. Und man sich dann gewundert hat, wie denn dann irgendwie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und im Endeffekt läuft es daraus hinauf, dass es halt eine kleine Minderheit von Studenten gibt, die nach einem größeren Ziel streben und die auch Professoren haben, die sie an dieses Ziel heranführen. Und dass diese kleine Minderheit halt politischen Einfluss innerhalb der Universität hat. Und ja, so ist es halt zustande gekommen. Das der Artikel geht eine halt. Eine kleine Minderheit, das ist die revolutionäre Speerspitze, Ebel. Das hatten wir doch gelernt. Stimmt, stimmt. Da und da werden die sich gelernt. Schon dran gewöhnen, wenn sich da was Besseres durchsetzt, einfach. Ja? Stimmt, stimmt. Ja, die Leute hier im California College, die müssen sich jetzt keinen Schein mehr ausstellen lassen, damit sie frei ihre Meinungsäußerung, ihre Meinung äußern können. Also. Vorher war das wohl so, dass es halt nur so Free Speech Zones gab. Und wenn du außerhalb von denen deine Meinung sagen wolltest, musstest du ein Permit haben. Aber anscheinend ist ihnen aufgefallen, wie Orwellian das Ganze ist und sie haben es wieder zurückgerudert. Hm. Aber es ist schon irre, ja, oder? Worüber die in Amerika streiten. Ja, das Interessante daran ist, dass in Amerika da ja Gesetze gegen haben, sowas einzuführen. Ich würde mal fragen, wie das in Deutschland laufen würde, wenn die auf so eine Idee kommen. Weil hier kannst du ja nicht sagen, irgendwie, naja, hier steht aber, ich habe irgendwie Redefreiheit. In Deutschland gibt es einen gesellschaftlichen Konsens. Der überwiegende Anteil der deutschen Bevölkerung ist für die Zensur von Ideen und Wort und Schrift. Also in Umfragen innerhalb der Bevölkerung hast du eine Mehrheit innerhalb der Gesellschaft, die sich dahinter stellt, dass halt Redefreiheit eingeschränkt wird. Ja, weil das der Demokratie. Der Bertelsmann-Stiftung, die Fragen entsprechend gestellt hat, wahrscheinlich. Pew Research Institute. Ich erinnere noch an diese Pew Research Institute, wo es über 70% der Leute in Deutschland gesagt haben, oh Gott. Hier. Man müsste die Meinungsfreiheit einschränken, um Minderheiten zu schützen. Ja. Es ist ja auch immer lustig, dass ja immer die Nazis vorgeführt werden für Meinungseinschränkung und dass in der Weimarer Republik das sozusagen Sport unter den Nazis war, wegen Volksverhetzung in den Knast zu kommen und das so ein Ehrenabzeichen war, weil man dann ja tatsächlich auch was für die Bewegung getan hat. Und dass ja die Nazis ja ständig Probleme mit dem Gesetz hatten, wegen Hate Speech Gesetzes sozusagen. Und ob man sich dann vielleicht Staaten angucken kann, wo der Faschismus nicht an die Macht gekommen ist und wie die mit freier Rede umgehen und ob man da vielleicht geistig dahinter kommt. So. Aber das scheint in Deutschland nicht angekommen zu sein. Man braucht da eine militaristische Demokratie, die irgendwie, keine Ahnung. So ein merkwürdiger deutscher Film. Also, dass man es einfach mit dem freien Austausch der Ideen nicht hinbekommt. Also, Und da wären wir dann auch schon bei unserem umstrittenen Lehrer der Verschwörungstheorien verteilt. Ich habe mir seinen Kanal kurz angeguckt, wirklich sehr kurz, damit meine ich 2 Minuten. Meine Güte, der hat mal unseren Finanzminister gefragt, wie wird denn das Geld erschaffen? Und meinte er, das wird daraus nichts erschaffen, weil ja Privatbanken sozusagen was mit Geld zu tun hat und man da einige Sachen in die eine oder andere Richtung auslegen kann. Und die anderen Sachen habe ich mir nicht angeguckt. Aber meine Güte, er hat einen YouTube-Channel. So, da. Und er soll jetzt aus dem Schulbetrieb ausgeschlossen werden. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal fragen, soll das gesellschaftlicher Konsens sein, die Schulen reinzuhalten von allen möglichen Leuten, die anecken? Weil in Stuttgart gab es neulich eine Veranstaltung vom Gewerkschaftsbund der Lehrer und da wurde über marxistische Psychologie gesprochen und darüber, was man gegen Populismus machen kann. Die Leute muss man dann auch aus den Schulen rausholen. So, und ich frage mich einfach nur, wenn ich das sehe, so, ich bin eigentlich dafür, dass beide bleiben können, aber dass man sich kritisch damit auseinandersetzt. Ja, so, das wäre meine Idealvorstellung. Stellen sich das aber halt wieder in eine Richtung vor. Ich meine, es gibt ja diesen Passus in Artikel 3 Grundgesetz, dass man nicht wegen seiner politischen Anstellung benachteiligt werden darf. Aber da denken sie sich dann wieder so, naja, wenn die Einstellung links ist, natürlich. Ansonsten ja, natürlich weißt du, schon. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt seine Inhalte auch nicht genauer angeguckt, aber der Typ wird dann seinen Job verlieren und geht er dann in Rente, ist er verbeamtet? Also ist es sozusagen eine finanziell lukrative Strategie, als Lehrer Verschwörungstheorien zu posten, um dann entlassen und entschädigt zu werden? Das finde ich interessant. Also Twitter will ranghohe Politiker besonders schützen. Vor Mordanschlägen auf Twitter oder was? Dass halt Staatschefs nicht gelöscht werden sollen, auch wenn sie was tweeten, was gegen die AGBs. Moment, das spricht doch irgendwie gegen dieses Ziel der alle Menschen gleich und bla. Ja, aber manche sind doch gleicher. Versteht es doch endlich. Hä, was hier? Zoos? Wir haben über Zoos heute schon gesprochen. Kritische Äußerungen etwa von Staatschefs sollen nicht gelöscht werden. Wie weit geht das denn runter? Gilt das dann für alle Blauen oder was? Einfach nur für alle Leute, die im Verband von Menschen sind, okay? Wenn du nicht im offiziellen Staatsverband der Menschen bist, bist du kein Mensch und deswegen bekommst du Wenn ich nicht Teil der Zivilgesellschaft bin. Genau, ja. So. Ja, du musst halt irgendwie schon als Kind anfangen und dann dich in die Pioniere reinarbeiten und dann immer drin bleiben. Und wenn du außerhalb sein willst, nee, dann bist du Verräter. Google Index löscht vorsorglich Webseiten. Google will der Film- und Musikindustrie gefallen und löscht prophylaktisch Links in seiner Websuche. Derzeit erhält die Google-Websuche pro Tag Beschwerden über 3 Millionen URLs. Ja, Google löscht vorsorglich in seinem Suchmaschinenindex bestimmte Webadressen. Das erklärte Caleb Donaldson, Urheberrechtsanwalt bei Google, in einem Beitrag in dem Magazin Landslide. Nach dem digitalen Millennium Copyright Act, DMCA, muss das Unternehmen Links auf Inhalte, die das urheberrechtlich verletzen, aus dem Index seiner Suchmaschine entfernen, wenn es dazu ein Takedown-Request erhält. Okay, ja, genau. Ja, wenn Leute sich beschweren, dann muss es weg. Und Google kommt da auch ganz gut hinterher und nach. Ja. Ja, tatsächlich ist es so, dass Google nur 30% der Seiten, die sie löscht, auch tatsächlich aus diesem Index bezieht. 70% der Seiten, die gelöscht sind, die dann halt, wo zumindest angegeben wird, dass Copyright verletzt wird, sind gar nicht von Google indexiert. Okay. Ich hatte das hier eingereicht und dieses Magazin Landslide, da ist ein Policy Paper quasi drin, das findet ihr später auch in den Links. Das ist recht kurz und das bietet einfach so ein paar Einblicke, halt nur so ein paar Fakten, die vielleicht auch interessant sind für Leute, die sich gerne mal online irgendwelche Serien angucken oder so. Ich habe mal als Jugendlicher auch eine Webseite, es war so eine Image-Share-Webseite und dann habe ich irgendwann eines Tages 2000 E-Mails bekommen mit DMCs und dann habe ich sie vom Netz genommen. Aber die hat sich viel. Da ist ein Anwalt auf dich aufmerksam geworden, ha? Ja, aber es ist danach auch nichts passiert. Also, aber ich fand es halt schade, weil die Webseite hatte ordentliche Zugriffe. Also nicht krass viel, aber jetzt auch nicht wenig. Und aber dann war halt Bubble da. Weißt du, ich habe dann ein Postfach aufgemacht, ne, 2000 Abmahnungen, ne, habe es wieder geschlossen und war dann ganz froh, dass ich mit einem Schrecken davon gekommen bin. Also ich kann das DMCA-Verfahren nicht wirklich gut erklären, aber in groben Ansätzen geht es darum, dass man sich nicht direkt strafbar macht, wenn man halt Copyright verletzt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass es halt so ein Takedown-Verfahren gibt. Und da geht es halt darum, dass halt die Informationsverbreitung im Internet nicht eingeschränkt werden sollte, bla bla. Ja. Mhm. Charlie Hebdo. Am 7. Januar 2015 stürmten Islamisten die Redaktion von Charlie Hebdo. Noch heute ist der Arbeitsalltag in der Redaktion bedrückend. Ja. Das Ding ist halt, dass die keine wirklich große Auflage haben und durch das Attentat die Auflage ziemlich hoch gegangen ist und die Redaktion daher ein gutes Polster hat finanziell, also ein ordentliches, dass allerdings sie selber auf den Sicherheitskosten hängen bleiben und dass zwar die Leute selber Personenschutz bekommen, aber halt die Redaktionsstube selber vom Staat nicht geschützt wird. Und ja, das ist ungut. Also würde ich behaupten. Nun, und es ist halt jetzt schon 3 Jahre her. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Charlie Hebdo-Sache so das erste war, was so die Veränderung eingeleitet hat, die wir halt gesellschaftlich erlebt haben. Aber ich denke mal, nach Charlie Hebdo war nicht mehr so viel das Gleiche, wie es vorher war, was so Terrorismus und die ganzen Sachen angeht. Ja, schon. Ja, ich habe auch mitbekommen, dass die Leute, die da jetzt bei Charlie Hebdo arbeiten, auch ihren eigenen Personenschutz bezahlen und immer mit Bodyguards unterwegs sind und das alles sehr, sehr gesichert ist jetzt gerade derzeit, aber schon heftig. Ja, aber was muss das sowieso für eine Herkulesaufgabe sein, wenn du 12 Tote zu verzeichnen hast in der Redaktion, das überhaupt weiterzumachen. Also, dir fehlen ja nicht nur einfach die Leute, die Beiträge geliefert haben, dir fehlen ja auch Leute, mit denen du vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte zusammen im Büro gehockt hast. Ja. Und du hast wahrscheinlich jede Nacht Albträume. Also, Hut ab, dass die überhaupt gesagt haben, wir könnten das weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte in so einer Situation. 1,5 Millionen Euro Sicherheitskosten pro Jahr. Mhm. Und wir können von Glück sagen, dass wir jetzt das NetzDG haben und Charlie Hebdo-Inhalte melden können, damit sich der Hass nicht verbreitet. Ja, wir schützen dann ja die Leute, die Karikaturen nicht mögen, ja, vor dem Hass, ja. Genau. Also, besser, ja. Total gut. Also, ja. Ja, Kultur NetzDG, wie ein gut gemeintes Gesetz den Hass im Netz verstärkt. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Was willst du? Ich behaupte in dem Fall, das war weder gut gemeint noch gut gemacht. Ja, also in meinen Augen war auch einfach nur vorher schon hohe Strafen ansetzen, die sich dann später noch geändert hat, eine Einschüchterungstaktik gegenüber den sozialen Netzwerken. Und dass es generell einfach nur ein Gesetz ist, was darauf abzielt, Meinungsfreiheit einzuschränken und Menschen einzuschüchtern, die sich der Meinungsfreiheit bedienen wollen. Und dass da keinerlei gute Absicht dahinter steht, gar nicht. Also dass es nur fadenscheinige Gründe sind, denen man sich bedient, während man eigentlich machtpolitisch Menschen daran hindern soll, sich am Diskurs zu beteiligen. Das ist alles. Ich sehe darin überhaupt nichts Gutes und ich finde, das ist eine ziemlich naive Weltsicht, wenn man da noch irgendeine gute Absicht dahinter vermutet. Es tut mir leid, das ist, finde ich, kindlich naiv. So, du kannst die Welt nicht steuern. Hass wird es immer geben. Ob mit oder ohne Gesetz gegen Hass im Netz, meine Fresse, Alter. Niemand hat vor, eine Meinungsdiktatur zu errichten. Ja, hier geht es darum, dass Deutschland verrecke Meinungsfreiheit ist. Im Grundsatzurteil. Ich habe ja auch mal vom Bundesverfassungsgericht ein Urteil, das, was war's? Rudolf Hess zitieren? auch ein Stück weit unter der Meinungsfreiheit gedeckt, also unter der, mit der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und wenn du dann Deutschland verrecke sagen darfst und auch Rudolf Hess zitieren darfst, so auf einer Demo und so, ja, was willst du denn einschränken? Weißt du, so viel Hass kannst du doch dann gar nicht geben. Also, was justiziabel ist, so unterm NetzDG. Und man kann auch daran sehen, dass halt NetzDG aller möglicher Scheiß gelöscht wird, aber halt bestimmte Formulierungen einfach auszuhalten sind und dass dieses ganze Gesetz einfach nur zur Einschüchterung der Leute dient. Punkt. Mehr ist es nicht. Also, ja. Im September 1997 fand in Berlin-Kreuzberg eine angemeldete Versammlung unter dem Motto Freiheit für Uli statt, an welcher der Beschwerdenführer als Versammlungsleiter teilnahm. Thema der Veranstaltung war die vorangegangene Inhaftierung des Ulrich L., der später wegen Abspielens des Liedes Deutschland muss sterben der Hamburger Punkrock-Gruppe Slime verurteilt wurde. Und dann zitieren sie das ja auch noch komplett. Okay. Ich glaube, der will sagen, dass Deutschland sterben muss. Bin mir nicht sicher. Bewaffnete Roboter überall, sage ich da nur. Ja. Also. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts ist das Lied nicht als jugendgefährdend initiiert. Tonaufzeichnungen davon sind wandelfrei erhältlich. Aber Schein. Videospiele, das sollten wir über Produktionsverbote nachdenken, weil die tun Frauenhass unterstützen. So. Das Lied Deutschland muss sterben ist Kunst im Sinne des Grundrechts. Wisst ihr Bescheid, Leute? Oh Gott, im Archiv sieht es furchtbar aus. Aber es geht hier in dem Link, den ihr in den Quellen finden werdet, um diese neue Waffengattung der Hypersonic Glide Vehicles. Also eine neue Raketengattung, die halt das internationale Machtgefüge verändern kann. Und man denkt schon darüber nach, dass sozusagen die Supermächte oder die Regionalhegemone sich miteinander verabreden, um halt die Waffen zu ächten, damit die sich nicht so arg verbreiten. Und ja, hier hast du eine Infografik von Stratfor, die halt ein bisschen drauf eingeht, was das denn so eine Waffengattung, also was für eine Waffengattung das denn so ist. Und den Link findet ihr in den Quellen, dann könnt ihr euch umgehend informieren. Wir machen die Büchse der Pandora nur auf, um reinzuschauen, was drin ist. Wir machen die dann gleich wieder zu. Ja, genau. Also ich finde das. Ich wollte gerade sagen, Ewe, du kommst immer mit den besten Geschenkideen nach Weihnachten. Also. Genau, das hättest du vor nach Weihnachten. Allerdings ist das auch nicht so eine total neue Technologie. Ich habe das auch eine Zeit lang verfolgt. Hier ging es ja jetzt hauptsächlich um ballistische oder Cruise Missiles, Raketen. Obwohl, ich glaube, ballistisch wahrscheinlich eher nicht. Es doch gibt ballistisch, bis sie auf der Höhe sind und dann klinken die Rakete praktisch aus und fliegen dann im superschnellen Gleitflug auf ihr Ziel zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut, das ist halt eine andere Methodik. Ich kenne das auch noch von der Torpedotechnik. Ich habe dauernd irgendein Geräusch bei mir. Ich weiß nicht, ob das von mir kommt oder woanders her. Moment, läuft der Kater hier auf dem Tisch rum, das kann also ich sein. Ja, okay. Dann soll er mal miauen, das hört sich viel besser an. Miau mal. Naja. Okay, das ist sehr gut. Auf jeden Fall, vor ein paar Jahren war das mein großes Thema, weil die Russen anscheinend eine Technologie entwickelt haben, das heißt Squall, das kann man auch googeln, gibt es Foreneinträge und sowas dazu und Wikipedia. Also das ist eine Technologie, das ist quasi ein Torpedo, der unter Wasser mit Schallgeschwindigkeit oder Überschallgeschwindigkeit fahren kann, weil er so eine Blase um sich erzeugt und dadurch den Wasserwiderstand nicht hat. Und wenn man sich mal anguckt, wie beispielsweise die amerikanische Navy aufgebaut ist, die ja auf Trägerverbände setzt und auf Großkampfschiffe, die sind halt gegen solche Torpedos, kann man halt nicht viel gegen machen, wenn die mit Überschallgeschwindigkeit unter Wasser ankommen. Was willst du da machen? Und deswegen sehr spannendes Thema, ja. Was halt die Kräfteverhältnisse angeht. Ja, das Ding ist halt auch, wenn jetzt ein Gammelstaat wie Iran oder Nordkorea das irgendwann mal in der Hand hat, dann brauchst du halt wieder sozusagen gute Countermeasures und dann geht's halt hin und her sozusagen, wie du halt drauf reagierst. Deswegen wollen sie die Technologie ächten und dafür sorgen, dass das halt nicht verbreitet wird. Und irgendwann werden die Menschen ein Brett mit einem Nagel durchbauen, das so groß ist, dass es den ganzen Planeten vernichten kann. Ja, und hier haben wir jetzt Prospects for Fertility Decline in Africa. Also man guckt sich an, wie denn die, wie sozusagen die Geburtenrate in Afrika sinkt. Und da ich mir gedacht habe, dass es bestimmt einen Haufen schwarzer Nationalisten gibt, die an den Black Genocide fest dran glauben, dass die sich doch mal dieses Dokument angucken sollen, weil man hier in vielen Quellen darüber spricht, was für Policies man einsetzen kann, wie man denn Überbevölkerung in Afrika lösen kann. So. Ja. Ja, wer hätte es gedacht? Die Clinton, ja, aber das ist doch auch irgendwie eigentlich Old News, dass die da ermitteln, die Behörden, ist doch schon älter, oder? Nee, das sind Alibi-News. Das ist, wenn man im Wahlkampf nicht ordentlich Bericht erstattet und jetzt irgendwie drauf kommt, dass man ja die Realität doch irgendwie ordentlich abbilden möchte und dann irgendwie einfach viel zu spät mit Nachrichten ankommt, die erklären könnten, warum Amerikaner keinen Bock auf Clinton hatten. So. Das sehe ich dahinter. So. Also. So alibi-mäßig so. Nicht schlecht, dass es kommt, ist gut, aber ja, Clinton hatte. Also ich finde, das ist ein sehr großes Thema, weil wenn man sich das mal wirklich anguckt, die Clinton Foundation war eigentlich nur ursprünglich gedacht für die sogenannte Presidential Library, die der Bill Clinton halt bekommen hat. Und deren Geschäftszweck darf eigentlich gar nicht ausgeweitet werden, es sei denn, es wird eine neue Stiftung gegründet, die einen anderen Zweck hat, aber die haben das wohl anscheinend einfach überführt und es wurde halt nie wirklich administrativ aufgearbeitet und ja, deswegen könnte das wirklich tatsächlich ein sehr großes Thema sein, weil halt doch Stiftungen, die Spenden annehmen, einer besonderen Sorgfaltspflicht unterliegen und auch einer bestimmten Rechenlegungspflicht und die haben wohl zwar das erste Mal vor ein, zwei Jahren eine Bilanz, sage ich jetzt einfach mal, vorgelegt, nachdem die es viele Jahre lang nicht gemacht hatten, obwohl sie es hätten machen müssen. Und das wird jetzt halt wohl untersucht, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Also das kann, dass überhaupt da jetzt was eingeleitet wurde, ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass sich da wirklich schon was bewegen kann. Wobei natürlich am Ende nicht viel bei rumkommen wird. Aber wenigstens werden mal wieder einige Leute bestätigt, die schon immer schreien, oh Gott, was ist mit dem ganzen Geld, was nach Haiti geflossen ist beispielsweise und so weiter und so fort. Ja, wir hatten ja damals auch über so einen, ich glaube, es war New York Post oder so, Artikel gesprochen, wo sie das aufgeschlüsselt hatten, wer da an diese Foundation spendet, die Staaten. Und da war ja Deutschland zum Beispiel auch mit dabei. Zwar mit einem vergleichsweise geringen, ich glaube, $300,000 oder so war die Spende. Ja, es ging um eine Spende und das war eine Spende von einer parteinahen Stiftung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und nach amerikanischen Regeln dürfen die eigentlich nicht von ausländischen parteinahen Sachen Spenden annehmen. Also es gibt halt sehr viele Regeln. Über diese Regeln wird sich halt teilweise hinweggesetzt. Und ja, deswegen, aber bis jetzt hat halt nie jemand irgendwie eine Anklage erhoben oder ja, gesagt, ich glaube, irgendeine Stiftung darf das schon, aber halt keine Wahlkampfkampagne. Also diese Sachen wie gesagt, müssen es auf jeden Fall. Es ist halt immer die Frage, wovon reden wir hier? Und ursprünglich war es halt nur eine Stiftung für diese Bibliothek. Und da gibt es halt auch Regeln für, was die machen darf. Die darf halt Spenden einsammeln für die Bibliothek also, beispielsweise. Also ich glaube, dass das. Also ihr tut hier gerade russische Verschwörungstheorien erwähnen. Also ich denke, dass die Hillary Clinton, die wurde Opfer von Beeinflussung von Putin. Also das war auf jeden Fall ein Bericht aus den Mainstream-Medien, den wir da damals hatten. Und halt aus den Emiraten und so hat es halt ein paar Millionen gekriegt. Ja. Ja, also. Ja, das stimmt schon. Ist gut, dass da was kommt. Was da alles passiert ist, das meiste wird natürlich alles mit rechten Dingen zugehen. Nur wenn halt mal Regeln verletzt wurden, wurde da halt drüber hinweggeblickt und es wurde einfach weitergemacht. Und vieles ist da bestimmt auch schon verjährt und so weiter und so fort. Deswegen wird da nicht viel bei rumkommen, aber die haben sich halt schon Sachen erlaubt, die sich andere in vergleichbaren Situationen nicht hätten erlauben können. Das ist schon gut, aber das ist ja symptomatisch für die Clintons. Also ich drück mich extrem vorsichtig aus. Ich habe da eigentlich ziemlich starke Meinung, was das Thema angeht, aber ich habe die Details jetzt nicht im Kopf und will keine Fake News verbreiten. Clinton Body Count einfach mal nachschauen. What to watch? Transatlantic Relations, transatlantische Beziehungen, was man sich 2018 angucken soll. Da geht es um, ob die transatlantischen Demokratien endlich das Problem der fremden Beeinflussung Russland annehmen werden, ob Europa zu Trump antwortet, what will the surge of diversity engagement bring? Also was die verstärkte Einsetzung oder Unternehmungen für Diversität dann so mit sich bringen. Und was in Osteuropa der Fall ist und der transatlantische Gap zwischen Mittleren Osten, ob der größer werden wird, was mit der kommunistischen Partei in China los ist und ob sie deutsches Parlament beeinflussen können und was mit Beijing und Washington ist und mehr Technologie oder weniger Jobs. Und ich finde es hier ganz lustig, dass die darüber schreiben, was the Search of Diversity Engagement will bring. Und da kann ich mir nur vorstellen, Leute, Diversity Mainstreaming, Gender Mainstreaming, das ist das, was unsere Gesellschaften stark instabil macht. Und der ganze Populismus, vor dem gewarnt wird, der ernährt sich größtenteils von Diversity Engagement und Gender Mainstreaming. Und es wird interessant, wenn man da noch mehr Geld reindonnert. Das ist so meine Vorhersage. So, es wird in der Richtung noch schlimmer, weil die da oben denken, die machen es richtig und die tun eigentlich nur indirekt das fördern, was sie eigentlich bekämpfen wollen, in der Theorie. So. Die bösen Populisten. Also, ja. Aber halt, was denkt der German Marshall Fund? Weißt du, das ist immer wichtig, aber dass du weißt, was Thinktanks denken. Ein Stück ist weit. Der Transatlantik jetzt Pre-Op oder Post-Op? Post-Op. Post-op. Was war der vorher? Eine Landmasse oder? Ja. Vorher, Atlantis. Ah. Pangea. Wow. Deswegen heißt er jetzt Transatlantik. Cool. Hier geht es darum, dass eine Kryptowährung, die als Witz gedacht ist, jetzt den Wert von 1 Milliarde überstiegen hat. Kryptowährung und als Witz gedacht oder nicht, ist auch das Gleiche. Also mich erinnert das immer an irgendwie, ja, hier, ich habe mir einen 1-Million-Euro-Schein mit Buntstiften gemalt, so kriege ich das jetzt ausgezahlt. Ja, und ich meine, der einer der Mitbegründer der Dogecoin sagt halt auch, wir haben seit 2 Jahren kein technisches Update mehr gemacht. Die Währung ist tot, das war ein Witz. Sie ist jetzt 1 Milliarde wert. Irgendwas ist nicht gut. Also irgendwas läuft schief. Ja, es sind einfach makes him worry about market access. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, das Lustige ist ja, dass wir was über die konservative Revolution gelesen haben und dass man ja der Presse vorwirft, dass er ja ein bisschen einen linkslastigen Bias hat und sich dann irgendwie ein CSUler ungeschickt ausdrückt und plötzlich irgendwie er der neue Hitler ist, der die Endlösung der Flüchtlingsfrage vorantreibt und dass die Schnappatmung der Mainstream-Presse halt irgendwie da wie die Faust aufs Auge passt, weil meine Güte, Alter, die CDU ist jetzt nicht unbedingt mein Tee, so, aber meine Fresse, Alter, die CSU ist jetzt nicht komplett übergeschnappt. So, ich, Leute, wollt ihr mich verarschen? Hysterie-Journalismus. Und er vergleicht es halt sehr gut mit der mit ein paar Sketches. Also er hat Jehova gesagt, wo jemand beim Monty Python halt gesteinigt worden ist, weil er Jehova gesagt hat. Und Artikel ist recht lesenswert. Er hat mich gefreut, dass dann so ein bisschen Normalität aus der Presse irgendwie zurückgehalt ist, nachdem wir super schöne trendige Hashtags gesehen haben, wo Menschen mir erklärt haben, wie furchtbar die CSU ist, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass sie noch nie die CSU gewählt haben, es wahrscheinlich auch nie werden, aber ganz genau wissen, warum es die furchtbarste Partei ever ist. Ich mir dann auch denke, meine Fresse, Alter, die tolle Meinung, wow, super. Ich habe nur zu meiner Frau gesagt, dass dieser Heilmut gerade gut genug für Jehova wäre. Genau. Ja. Ja, hier wird von Dobrindt ein Narrativ übernommen, das die Rechtsextremen seit Jahrzehnten einzuschweißen versuchen. Aber tatsächlich sind progressive Positionen heute breiter geteilt als früher, weil sie so populär sind. Das ist der Punkt. Sieht man zum Beispiel in den USA, wo progressive Positionen gut und stark vertreten sind in den Medien. Und das hat dazu geführt, dass man den progressivsten Kandidaten ever gewählt hat. Und ja, wer Ökologisten neben Islamisten stellt, der will keinen gesellschaftlichen Ausgleich. Warum? Beide lehnen den Kapitalismus ab und beide wollen zu einer Urgesellschaft zurück. Das kann man philosophisch schon daneben stellen. Auf manche Gruppen trifft es zu, auf manche gar nicht. Aber es ist nicht komplett falsch. Der will die Linke weghaben. Christian Bangel kommentiert Alexander Dobrindt und seine Forderung nach einer bürgerlichen Wende. Ja, vielleicht auch einfach nur danach, dass... Ja. Und vor allem Christian Bangel, den haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Das war der Typ, den ich damals bei dieser FDP-Veranstaltung in Berlin getroffen habe. Und ja, außerdem, da hat er sich auch mal mit dem Dusan Wegner angelegt. Da ging es irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, aber es war auch total doof. Ja. Ja, und ich meine, meine Güte, Alter. Die Welt wird davon untergehen, wenn ein paar konservative Menschen ihre Meinung sagen. Also, der Untergang des humanistischen Abendlandes ist imminent. Also, steht kurz bevor. Man muss jetzt Schnappatmung bekommen, ansonsten funktioniert es nicht mehr. Und hier noch aufmunternde Nachrichten, so zum Schluss. Es ging darum, dass man Flaschen aus einem Flaschencontainer rausgenommen hat, die auf die Pfand waren. Und dann haben Nachbarn die Polizei gerufen und man hat die beiden Flaschensammler vor Gericht gezerrt. Und die Staatsanwaltschaft wollte halt Strafe wegen Diebstahl. Und der Richter meinte, man kann den Wert der Flaschen nicht daran festmachen, wie hoch der Pfand ist, sondern man muss daran den Wert festmachen, wie hoch der Altglaswert ist. Und das konnte man nicht, weil es so wenig Glas ist. Und demnach ist es auch kein Diebstahl, weil man dann nicht mal mehr genau weiß, wie viel Wert denn hier entwendet worden ist. Schön. Das kann man nicht mal mehr ermitteln. Also. Toll, aber gut, dass wir uns damit mal ein bisschen beschäftigt haben. Mhm. Also, als Gesellschaft, meine ich jetzt. Weißt du, ob Zwangsmaßnahmen für Hartz-IV-Empfänger, ob das Grundgesetz entsprechend ist oder nicht, das sind Fragen, die kann man auch ruhig 2046 beantworten. Aber ob man Flaschen aus dem Müllcontainer rausnehmen darf oder nicht, da weiß man jetzt dann schon, wo man dran steht. Und das gibt ja auch wieder Vertrauen in den Rechtsstaat. Also so. Ja, oder Deutschland verlecke, kann man sagen. Also. Ja. Ist halt einfach lustig, wie bei Flaschensammeln da ein größeres, ein feineres, feinerer Prozess aufgemacht wird, als wenn du einfach zensiert wirst oder nicht. So. Ja. Innerhalb von 24 Stunden muss gelöscht werden. Stell dir mal vor, der Typ wäre irgendwie innerhalb von 24 Stunden einfach mal verurteilt worden und eher ja verurteilt als eher nein, unschuldig. Ja, und für den Abschluss habe ich uns was Leichtes Geht es um Computermomente, um PC-Moments? Ja, genau, die größten PC-Momente des Jahres 2017. Wir sehen jetzt gleich Bilder von den Spielen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei denen auch der Speicher überläuft und liegt, wohin er nicht soll. Ja. Dann scroll uns doch mal an den lustigen Sachen vorbei, die in der Welt der politischen Korrektness im letzten Jahr so passiert sind. Oh, ja. Das ist jetzt aber die Zoofrau hier. Kulturelle Appropriation für weiße Frauen. Ohrringe, also diese Hoops zu tragen. Hm? Ja, so wie die Zoodame eben. Ja, genau. In Berkeley an der Uni haben Leute gesagt, sie können leider nicht zur Prüfung kommen, weil sie nicht genug Privileg haben. Also genauer gesagt, sie hätten nicht genug Privileg, um es emotional auszuhalten, diese Prüfung. Ja? Finde ich klasse. Also. Evergreen State College, wir erinnern uns alle an Herrn, wie hieß er? War das der Weinstein? Nee, nicht Weinstein, Blatt. Wie hieß er? Ah ja, der andere, ich weiß nicht, du meinst. Oh. Mit den Lockenhaaren. Genau. Brett Wein, der heißt doch auch Weinstein, oder? Der heißt aber Brett, ja, kann Weinstein. Sein. Aber irgendwie hatte ich Weinstein im Ohr, genau. Das College sagt jetzt seinen Professoren, sie sollen bitte die Gefühle des Schülers beim Benoten berücksichtigen. Ja, ich meine, was soll man da noch sagen? Ja. Gewisse Formen von Augenbrauen sind Mikroaggressionen. Ich finde, klar, es ist billig, so eine Top-Liste runterzulesen, aber ich fand die schon lustig. Die Größe von Stühlen ist jetzt eine Mikroaggression. Ja. Ein Stadtmitarbeiter war besorgt, dass mit Scheiße überzogene, also mit Hundescheiße überzogene Bürgersteige abzuspritzen, kulturell insensitiv sein könnte. Also sauber machen ist nicht gut. Ach doch, stimmt, ja, weil sie doch in ihren, wie heißen sie, in den Sanctuary Cities einen Haufen Probleme damit haben, dass so viele Leute auf die Straße kacken. Und das nicht ist gut. Ein Riesenproblem in San Diego und San Francisco, ja. Nee, sie haben hier. Wenn ich sage Riesen, ihr könnt ja mal googeln, Poop Map. POOP Map. Ich hoffe doch, dass es mit DMCA gelöscht ist, dass er googeln kann. Die Universität von Arizona hat im Endeffekt eine Stasi eingerichtet. Ja, also sogenannte Social Justice Activists, die dann gucken sollten, ob es auch überall privilegiert oder nicht privilegiert oder wie auch immer. Hm? Erstmal jeden Morgen stundenlang sich selbst im Spiegel anschauen und sagen, so welche Privilegien man hat und was man schon alles gecheckt hat. Und wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal die Jazz Hands, vielleicht war das sogar noch zu Gamergate-Zeiten, aber eine britische Studentenvereinigung will jetzt das Klatschen und das Rufen abschaffen, weil das nicht inklusiv für taube Leute ist. Super. Und taube Leute. Aber warte, in dem Ökoaktivisten-Artikel hat der Typ geschrieben, dass die Ökoaktivisten mit dem Finger nach oben in die Luft zeigen oder mit dem Finger nach unten, um Ja und Nein zu kommunizieren. Vielleicht könnten die sich das dort abgucken. Also anstatt zu klatschen, dann irgendwie in verschiedene Richtungen nach oben mit dem Finger zu zeigen und dann weißt du, dass du klatscht. Weißt du? Soziale okay. Gerechtigkeit kann auch Spaß machen. Weißt okay, und was bedeutet es dann, wenn ich mit dem Zeigefinger so bei mir selbst am Kopf an der Seite so im Kreis bewege? So? ja, die Clemson-Universität hat ein Diversity-Training-Programm und da hat sie den Leuten beigebracht, dass es total offensiv hier ist, wenn man von Leuten erwartet, dass sie pünktlich sind. Weil... Achtung, das habe ich mitbekommen. Pause, weil die Zeit in manchen Kulturen als Fluidum betrachtet wird. Ja. Also der kann nicht pünktlich sein, der kommt aus Afrika. Nett. Mhm. Ist schon okay, was du mir erzählst. Ja, okay, cool. Wenn das so ist, dann fängt mein Unterricht aber zu einer anderen Zeit an. Also fängt der jetzt an, also fick dich. Autoren stellen offensichtlich Leute an, die ihre nicht veröffentlichten Bücher vorher auf problematische Passagen abklopfen sollen. Also da kommt dann Margarete Stokowski oder Anita Sarkeesian zu dir nach Hause und liest sich das Manuskript durch und sagt dir, nee, da würde ich lieber vielleicht aus dem Sauron, würde ich lieber einen weißen Mann machen und Gandalf könnte doch eine schwarze Frau sein. Und ja gut, die letzten Punkt hatten wir ja auch schon. bei uns öfter darüber, dass Mathematik inklusiver werden soll und dass die Mathematik, so wie wir sie kennengelernt haben, noch in Schulen, dass die ein Werkzeug der Dehumanisierung ist. Also ich habe mich früher mal mit diesem Common Core Mathematikmodell beschäftigt. Ich muss mal nachforschen, ob das auch was mit dieser Ecke zu tun hat. Das ist mir gar nicht klar. Vielleicht weiß einer von euch was darüber. Nee, da gab es doch diesen Gamergate-Verschwörungstheoretiker, der ständig vom Common Core geredet hat. Ja, aber der das ist einfach eine andere Art und Weise, die Sachen aufzuschreiben beim Rechnen, die schon ein bisschen seltsam ist, die halt mehr an Computerprogrammierung angelehnt sein soll, in Anführungszeichen. Wie gesagt, vielleicht gibt es da auch aber eine Verknüpfung, die mir noch nicht bewusst war bis jetzt. Der Gamergate-Verschwörungstheoretiker, der ist aber am Ende auch zu GG Revolt übergelaufen und ist auch war auch viel bei Ralph Retort und er ist mittlerweile wegen Mordes im Gefängnis, weil er seinen Vater angegriffen hat. Der war das, okay. Ja, also ja, weil... Also ich beziehe mich nicht auf den, der ist mir kein Begriff. Ja, ja. Das war nur Kontext. Seattle for Truth, so hieß der Idiot. Genau, und er saß den ganzen Tag nur zu Hause und hat seine Theorien gesponnen und hat dann irgendwann seinen Vater angegriffen und ihn als Pädophilen beschimpft und dann mit einer Messer. Ja, war das, okay. Also, okay. Ja. So ist es. Ja, hier, wir sind ja jetzt in ein neues Jahr gestartet und wir beschäftigen uns ja immer mit etwas schwierigen Themen, aber es ist nicht alles schlecht. Es gibt auch noch gute Menschen, die versuchen, das Beste aus jeder Situation zu machen, wie dieser Herr hier, der hat einen ja vielleicht nicht so tollen Job in Amerika am Flughafen, aber ab und zu mal macht er eine kleine Tanzanlage, während er die Piloten einweist. Und, ich glaube, dass das nur Teil der Reflexion und Ablenkung ist, damit man nicht sieht, wie Chemikalien in die Flugzeuge eingeladen werden, um sie zu versprühen. Ich habe ja gesagt, ich muss unbedingt wissen, welches Essen das ist, das dem Darm schadet und das ich unbedingt meiden muss. Ja. Ich frage mich, ob einige von seinen Tanzmoves eigentlich die erlaubten Tanzmoves jetzt waren, die anerkennen, dass er Rassismus in seinem Leben hat. So. Ja, das stimmt. Tanzt man richtig. Ja, aber der hat auch eine gelbe Jacke angehabt, das finde ich völlig respektlos gegenüber Asiaten. Genau. Eigentlich sind seine Tanzmoves eigentlich so eine Mikroaggression für Blinde, weil sie es nicht sehen können. Oder Leute ohne Beine. Ja. Ja. Stimmt. War das jetzt eigentlich gerade Digital Blackfacing? Also. Oder weil das Video wurde ja aus dem Flugzeug heraus gefilmt. Das bedeutet, dass da Leute getriggert werden könnten, die Angst vor Flugzeugen haben, weil sie nicht gefragt wurden, ob sie im Flugzeug so die Idee so das Gefühl haben wollen, so zu so sitzen. Erst denken, dann reden. Nein! Nein, nein, nein! Betreutes Denken. Nein, nein, nein! Keine Ahnung, Feiertage waren ein bisschen zu heftig. Also eigentlich sind Rücktrittsforderungen das Löschdicht der Politikstudenten und der Sozialwissenschaftler, oder? Würdet ihr dem zustimmen? Also. Feibel sagt, so ist es. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Haut rein, lasst euch nicht gendern. Macht's gut. Ah!